Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Der Sommer ist mittlerweile auch wieder im Norden ein bisschen angekommen. Er wird die nächsten Tage noch sommerlicher werden. Derweil ist, glaube ich, im Süden alles so, wie es im Sommer sein sollte. Und bei WWE ist, ja, wie soll ich sagen, gar nicht so viel, wie es im Sommer sein sollte. Eigentlich geht alles nur normalerweise auf den SummerSlam. Diesmal haben wir noch die eine oder andere Show davor gepackt. Und nicht nur das, sie kommen am Wochenende in geballter Doppelpower-Ladung auf uns zu. Saturday Night's Main Event hat mal wieder eine neue Show am Start und dazu beehren uns die Damen mit der zweiten Auflage von Evolution. Die erste ist auch jetzt mittlerweile 7 Jahre schon her, 2018, und ist damals bei allen, die es geguckt haben, als deutlich positiver Pay-Per-View in Erinnerung geblieben. Wollen wir doch mal sehen, ob die Damen dieses Jahr an dieses Niveau wieder anknüpfen können. Damit sind die Segel gesetzt für die heutige Show. Wir wollen mal ein bisschen schauen, was uns am Wochenende diesbezüglich erwartet. Und das mache ich wie immer mit der bekannten Stimme aus München. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Tag. Ja, ich glaube, dieses Wochenende ist sehr interessant für die Zukunft von WWE, weil es vielleicht so ein bisschen ein Spoiler ist, wie die Zukunft langfristig ausschauen könnte. Also ich glaube, sie arbeiten sich ein bisschen darauf hin, dass sie so ein Wochenende komplett füllen. Ein bisschen auch vielleicht im Hinblick auf AEW, um die ein bisschen zu stören mit ihren Pay-Per-Views. Deswegen bin ich gespannt, wie sie das durchziehen und wie die Qualität der Show sein wird. Du hast den ersten Evolution Pay-Per-View schon angesprochen, der war ja ganz gut. Mal sehen, ob sie den quasi einfach nur hinwerfen und aufopfern, um zu sehen, ob sie sich sowas leisten können. Es sind ja mittlerweile sehr Low-Budget-Sachen, Saturday Night's Main Event, und vielleicht nehmen sie auch solche B, C, D, in Anführungszeichen, Pay-Per-Views her, Low-Cost und einfach gutes Budget aufgrund von Werbung und Ersparnissen bei der Qualität, und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was sie uns da abliefern, und freue mich dann auch, mit dir die Preview zu machen und danach natürlich auch die entsprechende Review. Ja, mit der Review müssen wir schauen, wie wir das machen, denn ich werde ja, so wie es aussieht, in Dänemark sein kommende Woche, aber werde wohl meinen Laptop tatsächlich mitnehmen, sodass wir da irgendwie so eine Pseudo-Podcast-Aufnahme noch hinbekommen. Also mal schauen, ob ich mein Mikro auch irgendwie untergebracht bekomme, weil sonst wird es ja ganz fürchterlich. Aber irgendwie sollte das schon funktionieren, dass ich mir auch die Show irgendwie noch vorher anschauen kann. Und dann, ja, irgendwie bekommen wir das, wie gesagt, über die Bühne. Und nachdem ich jetzt zum 5 Millionsten Mal irgendwie gesagt habe, sollten wir doch mal mit dem Podcast als solchem anfangen. Und ich fange mal mit dem Eingeständnis des Verlusts einer Wette an. Denn bei der letzten SmackDown-Ausgabe wurde die Show eröffnet von Cody Rhodes. Wir wollen jetzt nicht die Weekly durchgehen, weil wir ja schwerpunktmäßig uns die Special Events anschauen wollen. Und es gab ein Eröffnungssegment zwischen Randy Orton und eben besagtem Cody Rhodes. Und Cody Rhodes wurde nicht wirklich ausgebuht. Und ich habe ja gesagt, also das wird nächste Woche, wird das schon losgehen, dass das Publikum turnen wird und so. Ja, Pustekuchen, Cody enttäuscht nie, das WWE-Publikum enttäuscht leider oft. Und Chris, ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, keinen Einsatz, haben wir einen Einsatz rausgehauen oder habe ich nur um die Ehre gewettet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lagst du richtig, Chris. Ja, also den Cody kriegst du derzeit wohl immer noch nicht kaputt. Fürchterlich. Vielleicht langfristig. Also mal sehen, wenn er Cena den Titel abnimmt und dann in eine Cena-eske Titelregentschaft geht, kann ich mir sowas durchaus vorstellen. Aber ich muss dieses Publikum der WWE nochmal neu kennenlernen, glaube ich. Aber das Segment selbst fand ich nicht gut, und Orton kriegt immer tiefer weiter, sagen wir es mal so. Also offenbar ist ja, ein bisschen Platz. Ich würde auf dieses Segment später nochmal eingehen wollen, weil wir haben ja zwei Shows, die wir ja ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und da wird dieses Segment für die eine Show einen gewissen Faktor darstellen können. Und zu dieser Show gehen wir jetzt auch. Wie gesagt, Saturday Main Event XL Überschrift. Jetzt müsste ich mal gucken, ob ich römische Zahlen noch halbwegs hinbekomme. Also L ist, glaube ich, die 50 und X ist die 10. Und wenn die 10 vor der 50 steht, dann heißt das, es müsste die 40. Ausgabe sein. Und so ist es auch, denn ich habe mal gerade geguckt, davor war Saturday Night's Main Event XXX1X. Und das ist in der Tat die 39. Ja, haben wir noch ein bisschen römische Zahlenlehre hier gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Props gehen raus an mich. Das war ja auch erbärmlich genug. Und Stichwort erbärmlich. Ich erwarte nichts anderes als das von Saturday Night's Main Event XL oder Ausgabe 40. Denn Chris hat schon gesagt, Low Budget Production. Wir knallen das hin als Content- und Konkurrenzprodukt, um irgendwelche anderen Shows eventuell zu crashen. Es sind mal gerade sportliche 3 Matches auf der Card. Und wenn ich mir das mal angucke, worum es da geht, da, und wie das auch aufgebaut wurde, da würde ich am liebsten gleich wieder wegschalten. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, wie viel ich mir davon wirklich angucken werde. Man muss doch mal ganz ehrlich sein. Denn das Ding wird ziemlich sicher wieder for free auf YouTube zu sehen sein. Und es wird ziemlich sicher nach gefühlt jeder 5. Sekunde irgendeine Werbung eingespult werden. Und sei da jetzt schon mal gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man sich diese Tortur da angucken möchte. Ich werde es auch für mich entscheiden. Vielleicht will ich mal gucken, wie was Goldberg so macht. Ein paar Sekunden halte ich es vielleicht durch. Aber alles andere schauen wir mal. Denn eines dieser Matches, die da kommen, ist Randy Orton gegen Drew McIntyre. Und dieses Match wurde bei besagtem Smackdown-Eröffnungssegment auch, ich weiß gar nicht, ob man das Wort hier wählen kann. Ich versuche es einfach mal diplomatisch. Es wurde dort, Achtung, aufgebaut. Und der Aufbau war, also das als Aufbau zu nehmen, ist eine mittelschwere Frechheit, denn eigentlich kam Cody raus und hat seine Krone gezeigt und sagte, hier, da, das ist, ich habe letztes Mal gegen Jey Uso bei Saturday Night's Main Event, das war ja das Qualifying-Match für King of the Ring, hat er ein Teil von Cody da im Ring gelassen und ein Teil von Cody ist auch in Saudi-Arabien im Ring geblieben, als er sich dort den Titel von Randy Orton geholt hat. Und jetzt geht es gegen John Cena beim SummerSlam. Ja, tolle Sache. Also bei der Promo ist man eigentlich schon eingeschlafen, wie immer. Aber die Crowd wurde schnell wieder wach, weil Ortons Theme ertönte und er kam an den Ring. Und ja, Chris hat es eben schon angedeutet, hat wirklich weichgespülten Mist erzählt, wie er das leider ab und zu mal machte in letzter Zeit. Ja, er war fokussiert, er wollte in Saudi-Arabien gewinnen und er wollte auch nicht zögern, als es darum ging, die Chancen zu ergreifen, aber er hat gezögert. Beim Puntkick hat er es nicht übers Herz gebracht, blabli blub, ihn dann durchzuziehen. Aber Cody, du hast nicht gezögert, als es drauf ankam und dafür respektiere ich dich. Boah, ja, herzlichen Glückwunsch. Und es wurde noch erbärmlicher, denn der gute Orton sagte dann, du musst mir eine Sache versprechen, Cody, eine Sache. Bitte versprich mir, dass du John Cena in den Allerwertesten treten wirst beim SummerSlam. Ja, geil. Also das war dann die große Promo. Anbiederndes Face-Gedöns ohne Ende von beiden. Und dann kam das Highlight, nämlich Drew McIntyre, der ein überragendes T-Shirt anhatte. Ich glaube, Bored at Work stand drauf, gelangweilt bei der Arbeit. Weiß ich nicht genau, was er uns damit sagen wollte. Ob das irgendwie, ich weiß auch nicht, ob da was hintersteckt, was irgendwie eine Clothing-Line ist, ob das eine Anspielung auf einen Film oder was ich was ist. Oder ob er einfach nur eine Anspielung auf seinen Arbeitgeber gebracht hat. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der gute Drew dann gesagt, ja, mach mal auf, Randy, du bist eigentlich mittlerweile auch ein ziemlicher Loser, dass du jetzt so tief gesunken bist, dass du solche Sachen gar nicht mehr hinbekommst. Und übrigens, Cody, gerne, gewinn ruhig gegen Cena, denn ich finde das gar nicht so schlecht, dass ich den Titel danach dann von dir gewinnen könnte, denn das klingt doch ziemlich gut. Cody gegen Drew. Er sagt auch 20 Jahre, 20 years in the making und so weiter und so fort. Denn ich werde topfit sein und nicht so wie andere Personen, dreht sich um und schluckt den RKO. So, von dem hinter ihm stehenden Orton. Der guckt Cody an und geht und das war das Segment. So, und das war uns jetzt Aufbau genug, um bei Saturday Night's Main Event das Match Randy Orton gegen Drew McIntyre anzusetzen. Also wenn man hier wirklich mit dieser Kiste Drew gegen Cody irgendwie nach dem SummerSlam gehen will, als Codys Übergangsgegner, weil er dann von Cena den Titel sich zurückholt, dann wird Drew dieses Match hier gegen Randy gewinnen müssen. Und wir haben dieses Match auch nicht zum ersten Mal gesehen, Drew gegen Randy. Und wir werden es jetzt auf einer C- bis D-Special-Event-Bühne bekommen. Und ich glaube, es wird nicht das größte, intensivste, schnellste und Popcorn-Wrestling-mäßigste Match werden. Und ich glaube, ich habe mir das Match jetzt schon viel zu viel gesagt. Aber es musste wohl sein. Vielleicht kann Chris mehr sagen. Vielleicht bist du ja gehypt auf dieses Match. Ich fühle es noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Nicht ganz. Der Satz sagt aus, dass du vielleicht noch hyped wirst. Bei mir wird das nicht stattfinden, das weiß ich jetzt schon. Also im Moment, du hast angesprochen, die Matchcard besteht aus 3 Matches. Die Gefahr also, dass man hier wirklich so einen 20-Minuten-Wälzer kriegt oder mehr, ist erheblich groß. Wir haben diese Gefahren bei Orton-Matches sehr oft schon in Previews hinausgeworfen und hin und wieder wurden wir dementsprechend auch bestätigt. Also Orton gegen Gunther war ja sehr, sehr lang, Bash in Berlin, auch sein Match gegen Cody neulich und hier erwarte ich Ähnliches. Beide, ich würde beide ein bisschen oldschool-mäßig in ihrem Ring-Fähigkeiten bewerten. McIntyre vielleicht ein bisschen schneller als Orton. Beide trotzdem sehr stiff, dahingehend sind das schon mal Nuancen, wo man sich was Positives rausnehmen kann, aber die Show ist einfach schwierig mit diesen ganzen Werbungen und aufgrund der Wichtigkeit, wie WWE oder Triple H sie wahrnimmt. Deswegen kann man hier wirklich nicht viel erwarten und vielleicht einfach nur drum herum schauen. Also die Eröffnung, also dieses Segment, das fand ich überhaupt nicht gut. Das T-Shirt umso mehr natürlich. McIntyre ist ja gar nicht mal so schlecht bei solchen Promos, weil er vielleicht sogar kartenmäßig in einer Position ist, wo er sich ein bisschen vom Skript entfernen darf, ohne Probleme zu bekommen backstage. Also fühlt er sich, glaube ich, sehr wohl in seiner Rolle und deswegen kann man sich hin und wieder sowas auch anschauen. Der Stand jetzt ist bei mir seine Aktie unten. Trotz einer längeren Pause, wo man eigentlich das Gegenteil erreicht bei mir, es ist halt irgendwie auserzählt und dadurch, dass hier wirklich nichts auf dem Spiel steht, habe ich große Schwierigkeiten mit dem Match und wir haben das mittlere Match noch gar nicht angesprochen, wo ich noch weniger drauf Lust habe, aber dazu kommen wir noch. Zukunft gesehen, wer gewinnt, ja. Cody gegen Drew, das ist halt auch schwierige Kost. Und Orton, grundsätzlich ist er jetzt schon sehr auffällig, babyfacig und irgendwo hoffe ich, dass das vielleicht einen Heel-Turn mit sich zieht. Vielleicht greift er ja sogar ein beim SummerSlam und kostet Cody den Titel. Cena geht weiter als Champion und die beiden gehen dann quasi in ihre Fehde, wo man dann ein deutliches Babyface hat und einen deutlichen Heel. Aber das ist schon auch zu weit gedacht. Ich bleibe hier, auch wenn ich mir sehr schwer tue. Es ist alles erzählt worden von dir. Ich bin gespannt eigentlich nur, ob ich es schaffe, das Match zu schauen. Weil die Show, wow, das wird unglaublich schwer. Und ich werde mir einfach mal ansehen, wie sehr WWE dieses Mal die Werbungen spammt. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig ist. Vielleicht mit dem Ansatz, dass es das erste Match der Card ist. Das ist immer so ein bisschen ein Vorteil für uns. Aber sonst sehe ich in dem Match tatsächlich so wenig wie schon lange nicht mehr in einem Orton-Match. Ich bin zwar nie wirklich, ich bin nicht am Durchdrehen, wenn ich Orton auf der Karte sehe, aber Entrance und Aura und Mimik und Gestik und seine Situation bergen hin und wieder ein paar Überraschungen für coole Spots. Aber in dem Fall tue ich mir wirklich sehr, sehr schwer mit dem Match und kann eigentlich wirklich nur hoffen, dass ich einen guten Tag erwische und irgendwie reinfinde. Ja, aber ich bezweifle es doch sehr. Ja, für mich ist das Match auch mehr oder weniger tot. Was ich ganz interessant finde, dass dieses Board at Work Shirt kannst du tatsächlich kaufen bei WWE. Und ich habe mal eben so ein bisschen geguckt, das soll wohl, welche Überraschung, voll durch die Decke gehen, dieses Shirt, also wohl Hot Selling Item im WWE-Shop. Interessant. Ich weiß nicht, ob es als Parodie gedacht war, ob es eine Marketingstrategie von Anfang an war, weil eigentlich lässt man ihn ja nicht mit so einem Shirt raus, weil er da so ein Seitenhieb auf WWE bringen will. Aber ich find's putzig. Musste auch sagen, das kann man sich echt mal so auf so ein Shirt drucken lassen. Aber ihr seht auch, wenn wir über das T-Shirt jetzt mehr reden als über das Match, aus welcher Richtung der Wind weht. Und ich muss gestehen, beim nächsten Match weiß ich auch nicht so richtig, was das soll und wie ich damit umgehen soll. Gott sei Dank ist es nicht der blaue Brand, sondern der rote, sodass ich das dann gleich mal an Chris rübergeben kann. LA Knight gegen Seth Rollins. Da hat sich ja die letzten Ausgaben sowas angedeutet zwischen den beiden. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wo das jetzt hinführen soll. Also auch, was ist wrestlerisch? Also, ich meine, gut, Rollins ist ein starker Worker, haben wir 5 Milliarden Mal gesagt. LA Knight ist, ich weiß gar nicht, wo er im Moment so anzusiedeln ist. Also irgendwo zwischen heiß und kalt. Also er hat seinen Peak überschritten, klar, schon lange. Aber irgendwie erlebt er immer wieder so den dritten, vierten Frühling, habe ich das Gefühl. Du kriegst ihn eigentlich wie Cody nicht so richtig kaputt, was mich für ihn sehr freut. Und Rollins, der immer bei Pay-Per-Views rauskommt und seinen Koffer zeigt, jetzt hat er sogar ein Match. Chris, ich weiß nicht, enlighten me, wie die Amis so schön sagen. Ich will auch hier noch nicht so richtig viel fühlen können im Moment. Ja, also die einzige Situation, die bei LA Knight, glaube ich, überfällig war, war vielleicht mal ein Brand-Switch, also von SmackDown bis auf nach Raw. Weil bei SmackDown hat er wirklich schon fast alles durchgespielt und hat sich da auch sehr relativ gut overgebracht und overgehalten. Du hast ihn ganz gut zusammengefasst. Die Situation bei ihm ist so wirklich stabile Midcard und du kannst ihn grundsätzlich auspacken, was für WWE natürlich ein sehr gutes Material ist. Solche Superstars hat man ja sehr gern, wo man nicht sehr viel investiert und sie bleiben over, was natürlich ein Kompliment für ihn ist. Seth Rollins, ist Seth Rollins. Also das Stable funktioniert für mich nicht. Ich glaube, ich kann da auch für dich sprechen. Der Koffer wird uns vor der Nase herumgehängt und WWE will ja nicht, dass wir das vergessen. Was für mich ein sehr großes Ärgernis war bei der letzten Ausgabe, wo wir über den letzten Pay-Per-View gesprochen haben. Und die beiden sind, also das Stable hat ja LA Knight ein paar Sachen gekostet, deswegen hat er sich auch mal nach Raw begeben, um eine Retourkutsche zu übermitteln, hat er dann auch geschafft. Und bei der letzten Ausgabe hat man sich dann eben so drauf geeinigt, dass man das mit einem Match lösen soll. Auch hier, es steht nichts auf dem Spiel, man hat sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, tatsächlich als bei Orton und McIntyre. Und man wird hier auch ein stabiles Match erwarten können. Also ich möchte das gar nicht irgendwie niedermachen. Es gibt sicherlich genug Seth Rollins-Fans, die sich auf das Match freuen werden. Das Stable wird eingreifen. Wir werden Paul Heyman sehen, gehe ich mal davon aus. Und sonst wartet man einfach, bis man ihn wahrscheinlich sogar zum Champion macht, um dieses Stable dann vielleicht langsam auch so in eine Richtung zu schicken, wo sie alle Gürtel vereint haben. Also die meisten Titel sind jetzt beim Judgment Day, hat ja auch Finn Balor wunderschön präsentiert in einem Segment. Vielleicht ist das die Zukunft vom Stable. Mal schauen, ob das irgendwie einen Effekt auf uns hat, auf mich, weiß ich noch nicht. Aber ähnlich kann ich hier auch nicht viel sagen. Also ich denke mal, es wird ein doch flotteres Match, als wir das von eben Besprochenen erwarten können. Nur weiß ich halt wirklich nicht, das würde mich interessieren bei vielen, wie man herangeht an so ein Match. Denn es geht auch hier um nichts. Man hat die Fehde jetzt nicht auf so eine Blutfehde gebracht. Man hat keine Promo gehabt, die einen wirklich so Bock drauf gemacht hat, wie es vielleicht andere schaffen. Und man hat beide Stars, sage ich mal, sind im Moment eher in einer Situation, wo sie nicht im Main Event eine Rolle gespielt haben. Rollins nähert sich jetzt heran wieder. Und deswegen weiß ich nicht, wie du an so ein Match herantrittst. Denn die Matchqualität, davon gehe ich mal sowas von aus, wird bei 3 Sternen Punktlandung gehen, glaube ich. Und diese haben wir allein in dieser Woche schon wahrscheinlich bei WWE 10 Matches gesehen, die ähnliche Qualität haben werden. Das ist ein Problem, das kann WWE im Moment nicht lösen. Deswegen möchte ich sie da auch nicht kritisieren. Das ist eigentlich ein positives Thema. Aber alles andere müsste ich schon irgendwie so mit dem Finger drauf zeigen und sagen, wie Leonardo DiCaprio, verkauf mir diesen Stift, verkauf mir dieses Match, Triple H. Warum muss das jemand sehen, der auch ein astreiner WWE-Fan ist, der sagt, okay, ich muss alles sehen. Aber warum müsste ich dieses Match sehen? Das wäre so, verkauf mir das Match. Ganz kurz dazu noch, also Chris und ich haben uns im Vorfeld auf diese Aufnahme über aktuell laufenden Filme im Kino unterhalten und sind dann ein bisschen ins Abschweifen gekommen und haben uns beide unsere gemeinsame Liebe zu Leonardo DiCaprio in den letzten 10 Jahren gestehen müssen. Wir sind also, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal nach Titanic sagen würde, aber wir sind beide große Leo-Fans und haben mit Entsetzen gesehen, dass er seit 2023 keinen Film mehr rausgebracht hat, nach den Killers of the Flower Moon. Aber übrigens durchaus sehr sehenswerter Film, deswegen muss Leo hier untergebracht werden in diesem Podcast und Chris hat gerade die erste Gelegenheit genutzt, um das zu machen. Ja, also wenn ich jetzt so Sterne-Prediction raushaue, würde ich sagen, das kann auch 3,5 Sterne werden tatsächlich. Das wird schon ordentlich oder kann ordentlich werden, je nachdem, ob man uns irgendwie versucht, eine Geschichte nach dem Match eher zu erzählen oder das Match als solches im Vordergrund stehen soll. Aber selbst wenn es im Vordergrund stehen soll und selbst wenn es 3,5 Sterne werden, ist es ein Match mit 3,5 Sternen, das du so oder so ähnlich in der Weekly auch sehen kannst. Und es hat eben absolut keinen Mehrwert so wirklich. Das hängt in der Luft und das ist eben das große Problem, dass dieses Saturday Night's Main Event Format hat. Das ist, wir haben es angesprochen, für mich auch ein großes Problem, das WWE derzeit hat. Du ballerst da Content raus und hast diesen Verwässerungs-Teebeutel-Effekt. Und ich habe das Gefühl, Chris und ich sind manchmal die Einzigen, die das merken. Natürlich, es werden noch genug andere sehen, ja. Oder vielleicht sind Chris und ich auch zu überkritisch, keine Ahnung. Aber wie Chris schon sagte, verkauf mir dieses Match und selbst wenn das jetzt Leo wäre, ich würde es ihm auch nicht abkaufen, dieses Match. Dann, das ist einfach zu, das hängt dieser ganzen Show an. Auf der Zielgeraden fertig gemacht und das trifft auf Randy Orton und Drew McIntyre sogar tatsächlich wörtlich zu. Und bei LA Knight und Seth Rollins ist es irgendwie, ach Gott, wir bräuchten noch mal ein Match und ach komm, packen wir Rollins mal auf die Karte. Der hat ja die Leute in Saudi-Arabien noch nicht genug genervt, so nach dem Motto. Mal sehen. Stichwort, verkauf mir dieses Match. Der Wolf of Wall Street würde sich vor Entsetzen abwenden, wenn er diese Marketingstrategie hier sieht. Goldberg kriegt ein Titelmatch gegen Gunther. Und um das mal so richtig spannend zu machen, kündigen wir es an als Goldbergs Retirement Match. Alter, da bin ich ja mal gespannt, Chris, wer dieses Match wohl gewinnen wird, wenn es ein Retirement Match ist. Ich habe jetzt noch nicht, also dass jetzt Goldberg hier auf Cena 2 macht und sagt, ich nehme den Titel mit in den Ruhestand als letzter wirklicher Held, das wäre auch richtig abgedroschen und schlecht. Also klar, man wird jetzt schauen, was kriegt Goldberg jetzt kurz vor 60 noch so hin. Man wird schauen, okay, verletzt er jemanden nicht? Das klingt jetzt immer so ein bisschen, putzig dahergesagt, aber Bret Hart wird es nicht so witzig finden. Und ja, man guckt sich's an, wenn man sich's anguckt, einfach nur um zu gucken, was wird Goldberg machen, wie setzt man es in Szene und so weiter. Tyler rechnet hier auch nur im Entferntesten mit dem Titelgewinn. Da hätte man vielleicht auch nicht Retirement-Match ankündigen sollen. Und selbst wenn, dann machst du vielleicht so ein Pseudo-Swerve hier. Haha, es ist doch nicht das Retirement-Match, weil jetzt, wo Goldberg den Titel hat, wird er beim SummerSlam nochmal wieder antreten. Also egal, wie man es macht, irgendwie wirkt es auf mich ziemlich blöd. Und ich weiß auch nicht, was das alles soll. Klar, du hast jetzt Goldberg nochmal, aber ich meine, es ist ja auch krass. Goldberg ist uns nicht mal mehr ein SummerSlam-Match wert mittlerweile, während man früher da eine Survivor Series, Rumble, WrestleMania um Goldberg aufgebaut hat, teilweise auch Saudi-Arabien. Jetzt langt's nur noch für so eine popelige Zwischenshow. Und ja, ich verstehe auch nicht, wenn es das Retirement-Match ist, warum geht's um die World Championship? Oder anders gesagt, wenn es um die World Championship geht, wieso kündigt man es dann als Retirement-Match an? Chris, vielleicht kannst du es mir erklären. Also mir erschließt es sich noch nicht so. Ja, du hast doch von ein paar Fragen von mir schon da reingeworfen. Also Stichwort Goldberg ist uns jetzt nur noch so Saturday Night's Main Event wert. Der Mann hat eine sehr interessante Karriere hinter sich, weil ich lese gerade im letzten Satz über der Matchcard, das wird das letzte Match in seiner 28-jährigen Wrestling-Karriere, ja, wo man sagen würde, oh wow, was für eine Karriere. Und dann erinnerst du dich, sie umfasst ungefähr so 50 Matches. klar, es sind natürlich mehr, aber es ist ein sehr interessanter Mann, der mit sehr wenig viel geschafft hat. Der zweite WWE-Run begann ja auch damals gut. Ich erinnere mich an die Survivor Series, wo man dann eigentlich sehr schnell ihm das Match gegen Brock Lesnar hat gewinnen lassen. Vieles danach war dann eher überschaubar. Ja. Ein, zwei Matches, glaube ich, erinnere mich, fanden wir ganz gut. Der Rest, muss man tatsächlich sagen, war eine ziemliche Katastrophe. Also wo er den Fiend beerdigt, wo er Kevin Owens beerdigt, wo er Undertaker fast wirklich beerdigt, was nicht so ganz witzig ist, aber das war schon super knapp. Dennoch, was man immer so gefühlt hat, ist, dass es ein großer Name ist. Die Saudis haben sich um ihn wirklich die Köpfe eingeschlagen. Er musste da sein, er muss da sein. Und für WWE, glaube ich, war es dann auch ein letzten Run wert. Man hat ihn auch sehr gut dargestellt. Und ich finde, es gab auch ein Segment mit Gunther, das fand ich auch nicht so schlecht, wo wir haben wir gesagt, naja, Gunther gegen Goldberg, wo er ihn dann in Rente schickt, fänden wir nicht verkehrt, ja? Genau, danke. Aber wo wir, glaube ich, nicht daran gedacht haben, ist, dass Gunther der Champion ist, dass es ein Titelmatch ist und es bei Saturday Night's Main Event läuft, wo einfach nur Werbung gespammt wird und wir beide es vielleicht nicht mal zum Main Event schaffen. Also, das finde ich super spannend. Vor allem, ich kenne Goldberg nicht, keine Ahnung. Er hat immer schon sich ein Abschiedsmatch gewünscht. Und laut Interviews ist er ja eigentlich auch jemand, der sehr gern so einfach das jüngere Publikum glücklich machen möchte mit seinen Performances und Auftritten. Also ist wohl sein Herz am rechten Fleck, aber dass er sich hier so einigt auf ein Saturday Night's Main Event, letztes Match, finde ich doch interessant und spannend und kann es mir auch nicht ganz erklären. Vielleicht nutzt die WWE das, um das Event einfach ein bisschen zu hypen, dass man bei den Views unten bei YouTube irgendwie zumindest in den Tausenderbereich kommt. Ich glaube, es schaffen sie so oder so, klar. Mehr sehe ich tatsächlich dann nicht dahinter. Deswegen sind das sehr spannende Sachen, vor allem wenn ich Triple H bin und ich rede mit ihm und sage ihm, du, kein Problem, kriegst du. Wir haben ja da noch Saturday Night's Main Event am 12. Juli mitten im Sommer. Ach, übrigens, das läuft gratis auf YouTube. Also, bin ich gespannt. Natürlich kann es ein Swerve sein und man garantiert ihm dann das wirkliche Abschiedsmatch beim SummerSlam, denn Retirements, auch wenn John Cena was anderes sagt, sind beim Wrestling-Bereich tatsächlich höchst selten. Also ich kann mich nicht erinnern, wer es wirklich eingehalten hat danach. Mal schauen, Cena könnte tatsächlich der Erste sein. Ich traue ihm das schon zu. Aber bei Goldberg, ja, ich glaube, es bedeutet nicht mehr so viel. Wenn er den Titel hier gewinnt, was ziemlich crazy wäre tatsächlich, oh mein Gott, kann man sagen, ja, okay, mein letztes Match ist das, wo ich den Titel verliere, weil ich habe gewonnen und bin Champion und möchte das natürlich auch jemandem abgeben. Dennoch, wenn man es in Goldberg-Manier macht, 5 Minuten, einen letzten Spear, einen letzten Jackhammer, Gunther kickt out bei 1 und squasht ihn danach, sage ich, weißt du was, fair enough, ich nehme dieses Gericht, esse es sehr gern und wir machen weiter und stärken Gunther, der ja noch immer ein bisschen unter WrestleMania-Fieber leidet, muss man sagen. Aber dann hätte man, finde ich, so mit Pat McAfee und mit Goldberg grundsätzlich mal einen ganz guten Stint bei Gunther dahingelegt und den Rest, die Restaura des Namens Goldberg hat man dann auch entsprechend genutzt. Wobei ich tatsächlich davon ausgegangen bin, also wie gesagt, ich bin kein Goldberg-Fan, schon lange meiner Meinung nach nicht mehr gut genug. Ich gönn's ihm, aber bin sehr, sehr, sehr überrascht, dass man sagt, okay, letztes Match, Goldberg, Saturday Night's Main Event. Das ist etwas, was ich ziemlich sicher beim SummerSlam erwartet habe. Vor allem, weil es noch zwei Nächte hat. Ja, und ich weiß auch immer nicht, ob man so ein letztes Match als letztes Match immer unbedingt ankündigen sollte. Also gerade bei Goldberg. Ja gut, aber andererseits, Goldberg wäre sonst immer wieder rausgekommen, hat man so das Gefühl. Also pro Jahr oder alle zwei, drei Jahre hätte man sagen können, Achtung, Goldberg ist da, holt sich seinen Paycheck ab und passt. Gut, jetzt willst du vielleicht da so ein bisschen nochmal ein bisschen Medieninteresse generieren. Also ich will diesen Swerve auch nicht komplett ausschließen, aber ich halte ihn für sehr unwahrscheinlich tatsächlich. Das ist ja Storytelling, wie die WWE es ja selten hinkriegt. Und da hätte man eigentlich auch einen Paul Heyman gebraucht, um das dann irgendwie gut zu verkaufen. Und der haut seine Perlen ja bei Rollins vor die Säue gerade. Also, ja, vielleicht ist es wirklich nicht mehr als das letzte Match von Goldberg bei einer D-Special-Show. Und ja, was Gunther da mit ihm machen wird, was er mit ihm noch auf die Beine stellen kann als Match, muss man auch mal so sehen. Bei Goldberg gilt, das Match ist gut, wenn es kurz und knackig war und keiner verletzt ist. Dann kannst du sagen, alles super. Und ja, hoffen wir, dass es so ausgeht. Und dann ist eine weitere Special Event Show fertig. Sind wir hier eigentlich, welche Show konkurriert denn hier mit AEW am Wochenende, Chris? Oh, ist da überhaupt was? Frage. Ich weiß, irgendwas war da, glaube ich, aber ich weiß es tatsächlich jetzt selber auch nicht. Kleiner Moment. Wir sind ja auch nicht die AEW-Experten. Ich gehe mal kurz auf unser Board, weil da haben wir immer, hatten wir früher zumindest bei AEW irgendwie so ausstehende Pay-Per-Views. Entschuldigung. Muss ich mal gucken? Ne, ich glaube nicht. Warte, stopp, das kriege ich jetzt hin. Forbidden Door war der letzte, oder was war der letzte? Der letzte AEW Pay-Per-View. Kleiner Moment. So, ich bin ja auch gerade am Schauen, aber ich finde... Finde es auch gerade nicht. Nee, All Out. Aber ich bilde es mir ein, dass Evolution konkurriert. Aber ich weiß nicht mit was. Vielleicht habe ich. Ja, das hatte ich aber auch gehört tatsächlich. Aber Forbidden Door war Ende Juli. Und ich glaube, jetzt ist im Moment nichts. Aber es ist immer ganz peinlich, wenn man überhaupt nicht. Halt mal, stopp. Jetzt muss ich auch, dass ich hier keinen Mist erzähle. Nee, ich rede gerade völligen Unfug. Sorry, ich rede gerade völligen Unfug. Ich bin übelst in der Zahl verrutscht. Und deswegen, ich glaube, ja. Texas? Aber das dauert doch auch noch, oder? Warte mal. So, August 25 ist was. August, am 25. August ist All in Texas. So weit, so gut. So, aber jetzt weiß ich echt nicht, ob dieses Wochenende bei AEW was ist. Ja, peinlich, wenn man sich die AEW-Shows, so wie Chris und ich, leider nicht anschaut. Aber bin ich blöd? Hier steht bei mir All in Texas, July 12. In Arrington, Texas. Bin ich warte mal ganz kurz, hab ich hier? Nee, jetzt sehe ich es auch. Was habe ich denn da eben angekündigt? Nee, du hast recht. Ja, das heißt, sie konkurrieren mit Evolution. Saturday Night's Main Event. Ja, okay. So, das hat ja auch lange genug gedauert hier bei uns. Erbärmlich genug. Jetzt habe ich es mittlerweile auch gefunden auf Wikipedia. So, machen wir kurz die Matchcard, nur mal aus Spaß. Oh Gott, wieder 8 Matches. Und nicht die schlechtesten. Timeless Tony Storm gegen Mercedes Moné. Moxley gegen Page. Okada gegen Omega. Mhm. Mal Strickland und Ospreay gegen die Bucks, Cole gegen Kyle Fletcher und Hurt Syndicate gegen Kevin Knight, Speedball Mike Bailey und Christian Cage und Nick Wayne. Also, das klingt schon mal geil von der Card über weite Strecken. Und gut, also das erklärt vielleicht auch, warum Saturday Night's Main Event so mega ätzend daherkommt. Oder man glaubt, also Goldberg wird der Unterschied sein, der gegen All Out, gegen All In den Unterschied machen wird. Ja, ohne Scherz, da überlege ich mir doch, ob ich nicht lieber All In gucke, als diese schrottige WWE-Show. Also, ich gehe noch mal in mich. Ich habe mich ehrlich gesagt so gar keinen Bock auf die Main-Event-Show. Gucken wir mal. Und mich interessiert so einiges. Also, Moxley gegen Page würde ich gerne mal gucken, mal wieder. Okada gegen Omega. Mal gucken, was die noch so drauf haben. Also. Ist eine gute Matchcard, Mercedes. Das wird auch gut, glaube ich, ja. Also, da haben sie eine geile Karte. So, da haben wir jetzt hier elegant mal den Blick auf die Konkurrenz sozusagen gebracht und müssen jetzt zurück in den Schlamm, nämlich zurück zu WWE. Aber das ist jetzt kein Schlamm mehr vielleicht, denn wir kommen zu den Damen. Und so belanglos Chris und ich diese Samstagshow hingeklatscht finden. Und es ist wirklich, man muss sagen, aufbautechnisch stellenweise eine Frechheit. Umso positiver darf man vielleicht in die Zukunft blicken, was Evolution 2 angeht. Wir gehen mal Matchcard durch und da ist natürlich manches, was schillert, manches, was glänzt und manches, was wirklich, das kannst du polieren, wie du willst, das wird einfach nix. Gehen wir mal rein. Was zum Beispiel ein Match ist, von dem man wohl einiges erwarten darf und was Chris auch schon vor einigen Wochen herbeisehnend thematisiert hat, ist das Match um die WWE Women's Intercontinental Championship zwischen Becky Lynch als Titelträgerin, Lyra Valkyria als langmonatige Konkurrentin und Bayley, die jetzt auch mit drin ist, hat sich in den letzten Wochen ja auch so storyline-mäßig abgezeichnet. Chris, da hast du dein Match. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Es ist auf jeden Fall ein Match, auf das ich mich am meisten freue, auch wenn da andere Sachen dabei sind, die sicherlich sehr gut werden. Aber das ist natürlich vom Wrestling her, ich weiß nicht, ich musste halt sofort irgendwie an Evolution 1 denken. War da auch irgendwie so ein Triple Threat oder was, dieses Last Woman Standing Match? Ich glaube, war das? Ja, du hast recht. Entweder war es Asuka-Match oder ich glaube, es war Single Match. Ja. Ich prüfe das mal. Ja, bitte. Aber irgendwie blicke ich dahingehend sehr gern zurück und ich denke, WWE und auch die entsprechenden drei Damen in diesem Match werden sicherlich Ähnliches liefern wollen, nämlich ein Match, das man auch 7 Jahre später nicht vergisst. Die Intercontinental Championship hat definitiv ein bisschen Schwung bekommen durch diese Geschichte mit Lyra und Becky. Haben sie auf jeden Fall geschafft. Wir waren uns ja nicht sicher, ob Lyra über diese Fehde mit Becky profitieren kann. Es waren ja sehr problematische Promos, auch wie sie sich verhalten hat bei der Stipulation. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Pay-Per-View das war, aber ich denke schon, dass sie irgendwo ein bisschen Farbe mitnimmt, dass sie Erfahrung mitnimmt, dass definitiv im Ring ist sie ja definitiv eine der besseren im Roster und bekommt natürlich mit Bayley und Becky zwei Damen, die wirklich, ja, was man sagen, dekoriert, wie WWE sehr gern sagt, lange Erfahrung und eine Liste an großartigen Matches. Also habe ich hier große Anforderungen. Ich bin gerade auch in der Überlegung, dass man uns das vielleicht sogar ganz am Anfang kredenzt. Dann bekommt man die Fans, bekommt den Power-Bonus vom Match 1 einer Special-Event-Show. Und dann bin ich auch gespannt, wie man weiter vorangeht. Ob Becky einfach nur kurzfristig den Titel ein bisschen halten durfte, ob Lyra ihn zurückgewinnen darf oder ob man weiter mit Bayley geht. Tatsächlich bin ich hier sogar in einer Situation, wo ich es relativ egal empfinde, aber positiv egal, weil ich irgendwie auch glaube, dass es darüber hinaus vielleicht noch untereinander ein paar weitere Promos oder Matches geben wird. Also freue ich mich sehr, bin auch happy, dass man das auf die Card bringt. Und wenn ich jetzt so ein bisschen schnell drüber blicke über den Rest der Card, haben wir hier erhöhte Match of the Night Gefahr. Und Gefahr meine ich in dem Hinblick auch sehr, sehr positiv. Ich freue mich auf dieses Match, erwarte aber entsprechend auch sehr viel. Ich glaube, dass ich hier tatsächlich sogar schon erst happy bin, wenn sie die 4 Sterne knacken. So viel erwarte ich und sehe auch Potenzial in diesem Match. Also ich wäre auch bei 3,5 Sternen, wäre ich mit 3,5 Sterne-Match zufrieden. Aber du hast recht, die Gefahr ist immer, dass man bei solchen Matches richtig was erwartet. Und hier darf man, glaube ich, auch was erwarten. Und ich glaube, alle drei werden auch in die Zone gehen. Stichwort in die Zone. Hast recht gehabt, es war das Last Women's Standing Match 2018. Tatsächlich. So. So positiv wir bei diesem Match sind, so wenig will ich verhehlen, dass ich es als eine kleine Frechheit empfinde, dass man schon wieder Jade Cargill gegen Naomi steckt. Ich vergesse auch, dass Naomi den Koffer hat. Ich musste Chris in der Vorbesprechung schon wieder fragen. Hat sie den Koffer noch? Hat sie ihn je gehabt? Ich habe wieder alles vergessen, obwohl das mal gerade erst ein paar Wochen her ist, dass sie ihn gewonnen hat. Ich frage einfach mal, Chris, was soll denn das? Warum packst du Jade Cargill jetzt gegen Naomi? By the way, Jade promomäßig, mittelschwere Katastrophe bei SmackDown wieder. Was jetzt, Chris? Ich kann da auch nichts zu sagen. Ja, Jade muss zwischengeparkt werden, bis Trish ihren Promi-Run fertig hat gegen Tiffany Stratton. Dann wird man sich wahrscheinlich auf diese Fehde reinstürzen und in der Zwischenzeit packt man quasi, naja, also die halbgare, fertige Fehde zwischen Cargill und Naomi aus, die aber WrestleMania zu Ende erzählt worden ist, und man holt den Trick raus, der grundsätzlich nicht mal so schlecht funktioniert hat bei mir. No holds barred. Ja. So hat man mich bei Mania bei Stamm gehalten mit McIntyre und Damian Priest und jetzt bei der letzten Show mit Rhea und Raquel Rodriguez. Das waren ja ganz gute Matches. Aber es passt ja ganz gut, glaube ich, in unsere Bewertung von Jade Cargills WWE-Karriere. Ein absolut unglaubliches Auf und Ab, was Booking-Situation angeht. Da hat sie wirklich alles durch und jetzt geht es halt wieder runter, ganz viel runtergehen. Also ich muss sagen, die Promo war halt leider wirklich nicht so gut. Und Naomi gibt sich hier wirklich Mühe. Und ich möchte das wirklich auch nicht drunter irgendwie machen, dass sie es geschafft hat, ein bisschen sich neu zu erzählen, rauskommen aus diesem Tänzer-Gimmick zu einem Heel-Gimmick, das ja halbwegs Reaktionen zieht, aber bei mir, das ist Overachieving auf einem komplett neuen Level. Also wenn ich mir vorstelle, sie hat ja mit ihrer Kollegin angefangen, ich habe ihren Namen vergessen leider, von den Funkadactyls, aber ist auch ziemlich egal. Um ehrlich zu sein, habe ich bei beiden einen ähnlichen Karriereweg gesehen. Naomi hat sich da sehr stark abgespalten tatsächlich, aber das ist auf einem ganz hohen Niveau mittlerweile und ich kann es nicht so nachvollziehen. Ich fühle ihre Matches schon mal gar nicht. Die Promos sind okay, würde ich behaupten. Aber Cargill in so schwere Matches und Gegnerin zu stecken, ist immer wirklich bewundernswert von WWE, weil das ist für Cargill eine super schwierige Situation, mit der sie einfach nicht umgehen kann. Deswegen habe ich auch gesagt bei der letzten Ausgabe, ich bin umso mehr interessiert daran zu sehen, ob sie mit einer athletischeren und einer Frau zusammenwirken kann, die einen anderen Stil gehen kann. Und das kann Tiffany, auch wenn wir über ihre Regentschaft vielleicht nicht so viel halten. Da können wir gleich drüber sprechen. Und deswegen, No Holds Barred ist natürlich eine Stipulation, die hatte Cargill noch nicht. Man kann mit so einer Stipulation, so sehr wir sie nicht so gern haben, einiges kaschieren, indem man einfach einsteckt, wie bis zum Gehtnichtmehr. Ist leider eine traurige Wahrheit, aber das feiern die Fans. Ist ja auch irgendwie so das Mittel gewesen für aufstrebende Stars, indem man sie so in Hardcore-Matches steckt gegen Mick Foley oder man lässt sie von Lesnar hin und her werfen, um sie overzubringen. Ob man das hier probiert, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, aber man kann zumindest es besser kaschieren und deswegen gehe ich mit ein bisschen mehr Hoffnung in dieses Match. Braucht man es? Nö. Aber wahrscheinlich muss man Cargill also bei Evolution muss sie auf die Card, sind wir uns einig, aber wie hätte man sich hier anders reinbringen können. Ich bin schwer am Überlegen. Ich bin nicht happy damit, aber ich tue mir auch schwer, einen anderen Spot im Moment für sie zu finden tatsächlich. Ja, ich hätte sie tatsächlich gar nicht zwingend auf der Card gebraucht, weil sie wird nicht fehlen, wenn sie nicht da ist. Und wenn sie da ist, ist das im Moment ein bisschen antiklimatisch. Ist ja auch nicht von ungefähr, dass sie, damit gehe ich zum nächsten Match über, bei Tiffany Stratton gegen Trish Stratus, dass sie zuerst, als Tiffany bei SmackDown da ihre Promo gehalten hat, dass sie zuerst bei Tiffany stand. Klar, weil sie ja auch beim SummerSlam gegen Tiffany antreten wird. Aber da weiß man eben, dass alles andere, was jetzt vor dem SummerSlam ist, dazwischen geknatscht ist. Und das wird man abfrühstücken im Zweifel. Und bei der Paarung Tiffany Stratton gegen Trish Stratus fällt mir tatsächlich so gerade mal gar nichts ein. Pardon, wrestlerisch glaube ich sogar, dass das gar nicht mal so schlecht wird, weil Trish hat bei ihrem letzten Auftritten eigentlich immer wirklich gut mitgehalten, bis sogar im Match gegen Becky, Steel Cage, und sogar überzeugt. Und deswegen wird sie das auch wieder machen, glaube ich. Und Tiffany ist A, gut, und B, wird sie auch die Bühne nutzen wollen, sich da entsprechend zu präsentieren. Und deswegen glaube ich, vom Match her kann man sich das, glaube ich, sogar angucken, was da mit Tiffany und Trish passiert. Aber der Aufbau, das war ja, also zunächst mal, das ist natürlich streng subjektiv, ich habe es, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal anklingen lassen, es fällt mir zunehmend schwerer, Tiffany-Promos mir anzuhören. Ich ertrage es nicht, ich ertrage ihre Stimme nicht, ich ertrage nicht, was sie sagt, ich ertrage nicht, wie sie es sagt. Das ist aber ein persönliches Problem. Aber wie man jetzt jenseits dieser persönlichen Empfindung ein Titelmatch dergestalt macht, dass Tiffany rauskommt und sagt, ach ja, wir brauchen doch alle irgendwie so ein bisschen Stratish Faction, und deswegen dachte ich, mei, ich schenke dir mal ein Titelmatch. Trish sagt, ach, das ist aber nett. Ja, danke, warum eigentlich nicht? Ja, so kriegst du bei WWE Titelmatches, da musst du auch nicht irgendwie Qualifikationsmatches machen. Grüße gehen raus an Goldberg. Also, das kannst du so nicht machen. Du kannst nicht eine Woche vor dem Evolution Pay-Per-View den vermeintlich wichtigsten oder mit wichtigsten, ja, es ist eigentlich mit der, es ist der wichtigste. Der zweitwichtigste oder der wichtigste ist Geschmacksfrage. Titel mal so random irgendwie da auf die Card klatschen gegen Trish, die in den letzten Matches, wo sie mal da war, uns zwar überzeugt hat, aber ansonsten auch nicht oft da ist. Und auch wenn man es ihr nicht ansieht, das Mädel wird 50 in diesem Jahr. Also, sorry, also das ist, da habe ich so ein gewisses Problem mit. Gerade wenn man bedenkt, dass WWE ja diese Division als was wirklich Seriöses inszeniert, dann darfst du die beiden wichtigsten Titel nicht so präsentieren. Gut, mit Io und Rhea, da reden wir gleich drüber. Das ist ja wirklich, zumindest von der Qualität her, State of the Art. Aber Trish hier kurz vor Toreschluss, ach Mensch, Tiffany hat noch kein Match. Ach Gott, geben wir immer Trish Stratus. Warum eigentlich nicht? Das darfst du so eigentlich nicht machen. Und deswegen ist das ein großer Wermutstropfen. Das Match als solches, ich glaube, da gibt es andere, auf die man weniger gespannt sein darf. Das kann man sich, glaube ich, schon mal anschauen, einfach um zu gucken, wie Tiffany auf der Bühne funktioniert, wie sie mit Trish harmoniert, was Trish noch kann. Das passt schon, aber Aufbau, boah, Katastrophe. Also, wenn ich mir das Match so anschaue, wie es dasteht, ist es natürlich irgendwo eine interessante Paarung. Das, glaube ich, hast du auch schön zusammengefasst, die Situation rund um Trish und Tiffany ebenfalls. Die haben ja, glaube ich, auch als Tag-Team bei Elimination Chamber, bilde ich mir ein Match gehabt. Haben ja damals so ähnlich empfunden, dass andere dann ein bisschen so zwischengeparkt werden mussten. Ich glaube, es war Charlotte, genau. Trish, ich bin mir nicht sicher, vieles bei diesem Pay-Per-View kommt mir so vor, als wäre als hätte Triple H irgendwie diesen Pepe sogar ein bisschen vergessen. Ich bilde mir ein, dass wir auch schon irgendwie gesagt haben, der ist ja bald, irgendwie tut sich da nichts. Und dann haben Nikki Bella und Liv Morgan so das Feuer ein bisschen gezündet mit ihrer großartigen Promo. Leider ist das Match dann hinfällig geworden. Ich frage mich, ob das ein bisschen eine Reaktion darauf war, dass man gesagt hat, okay, so ein Money-Match ist jetzt weggefallen, wir brauchen ein bisschen Star-Power, holen wir uns Trish Stratus. Auch hier bin ich zwar der Meinung, dass sie einen tollen Stint hatte, also dieses Payback-Steel-Cage-Match, daran erinnere ich mich und das bedeutet sehr viel. Ich erinnere mich nämlich schon schnell mal an nichts mehr und dass man sich so später an diese Matches erinnert, zeigt, dass man da wirklich etwas Gutes gezaubert hat. Aber ich bin auch so der Meinung, die Frauen brauchen nicht mehr so diese Legenden, um ihnen zu helfen, so wie die Anfangszeiten beim Royal Rumble zum Beispiel, wo man die 30 füllen musste. Das kannst du ja jetzt easy machen, haben sie auch darauf verzichtet, finde ich ganz gut. Oder viel davon hat man verzichtet, war ja 2-3 Spots, glaube ich, doch auch für Legenden. Und Evolution 1, klar, dass man da auch ein paar alten oder Legenden, sage ich mal, als das die Chance gibt, da aufzutreten, verstehe ich auch. Mittlerweile fühle ich das einfach nicht mehr. Trish ist definitiv ein Name, aber auch hier sehe ich schon so ein bisschen Abnutzungseffekte. Klar, sie ist jetzt nicht jemand, den ich bei Saturday Night's Main Event so wie Goldberg hinklatsche und denke mir, ja, das passt so nicht. Aber Stratton, glaube ich, braucht irgendwie noch immer etwas anderes für ihre Regentschaft. Ob die überhaupt noch in Fahrt kommt, weiß ich nicht. Und ob Trish Stratus die Richtige dafür ist, bin ich mir auch nicht sicher. Der Aufbau ist nicht vorhanden. Nochmal, weiß ich nicht, ob das eine schnelle Reaktion war aufgrund des Liv Morgan-Ausfalls. Dennoch tue ich mir auch hier schwer und komme einfach aus der Gegend, wo ich doch noch glaube, wir können hier Athletik erwarten. Ja? Und du hast gesagt, Trish, man merkt sie nicht an. Das stimmt auch und ich hoffe auch, dass man da entsprechend ihnen gute Spots erlaubt und sie das dann auch rüberbringen können. Also glaube ich schon, dass es ein gutes Match werden kann, aber es besteht auch die Gefahr, dass es so in der Karte ein bisschen untergeht. Ich kann mir nämlich im Moment die Matchplatzierung nicht so wirklich vorstellen und da könnte es dann auch irgendwie schwierig werden. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Zukunft um diesen Titel im Moment steht, denn es wirkt ein bisschen gerade eher kälter, auch wenn ich schon nach vorschau und mir denke, Stratton gegen Cargill ist ja ungefähr so Zukunft pur von WWE, aber ist alles so eher mau tatsächlich. Also ich schaffe es jetzt auch nicht, wirklich mehr aus dieser Paarung herauszuholen und ich befürchte, WWE hatte da auch nicht mehr Motivation dahinter, muss ich sagen. Denn vieles in der Karte wirkt dann doch etwas plötzlich. Ja, vor allen Dingen, weil man über den Run, du hast es angesprochen, von Tiffany durchaus streiten kann. Ne? Also ja, es wirkt fast so, als ob Hunter Show und vor allen Dingen Tiffanys Regentschaft ein bisschen vergessen hat. Vielleicht haben sie auch einen großen Plan und wir sind nur zu blöd, im Moment ihn zu erkennen. Das sind wir ja öfter mal, also das muss das ja alles nicht ausschließen. Aber es sieht schon ein bisschen komisch tatsächlich aus. Kurz zu den Legenden. Ich bin komplett bei dir, Chris, und ein bisschen anderer Auffassung zugleich. Also ich bin bei dir, dass man diese Legenden weiblicher Art nicht in den Main-Event-Matches braucht. Ich habe überhaupt keinen Stress, wenn man ein paar Legenden bei der Battle Royale zurückbringt. Wenn man ihr sogar der ein oder anderen Singles- oder Tag-Team-Match auf der unteren Card-Region gibt, so als Showcase. Das ist okay, finde ich. Aber auch darüber kann man natürlich streiten. Aber sie gehören meines Erachtens nicht in die Main-Event-Matches. Da hat beim besten Willen auch eine hinten raus nochmal wirklich, wie soll ich sagen, an Standing gewillene Trish Stratus auch nichts zu suchen. Und hoffen wir mal, dass Lita nicht irgendwo noch auftaucht. Das war letztens ja auch kein Picknick mehr, als man sie zuletzt im Ring gesehen hat. Ja, ich habe es angesprochen, es wird eine Battle Royale geben für ein World Championship Match, nicht beim SummerSlam, sondern bei Clash in Paris. Clash in Paris wird nach dem SummerSlam stattfinden. Der SummerSlam ist ja am 2.3. August. Wir sind ja krass drauf mit zweitägig. und der Clash in Paris am Ende des Monats, am 31. Und da sucht man jetzt schon mal entsprechende Gegnerinnen, besser gesagt eine Gegnerin für das Titelmatch. Es steht vor A World Championship Match. Das heißt, man weiß offenbar noch nicht, auf welchen Titel man da gehen kann, ob so Royal Rumble Rules sein wird. Man kann sich's aussuchen oder ob das kurzfristig noch entschieden wird. Keine Ahnung. Kann sich bei WWE ja auch alles alle Zeit noch ändern. Aber SummerSlam machen wir jetzt nicht. Da haben wir ja auch Jade Cargill sowieso schon auf einem Titel, genau gegen Tiffany. Aber was ist denn hier mit Rhea und Io Sky, Chris? Ist da für ein SummerSlam schon irgendwas fix? Habe ich irgendwas verpasst? Weil sonst hätte man noch da ein Titelmatch vielleicht auch machen können. Aber nun gut, ist wie es ist. Also ich mag Battle Royals von den Damen immer sehr. Weil ich mag Battle Royals, muss ich sagen, sowieso immer total gerne. Die sind natürlich ähnlich wie Leitermatches immer ziemlich gefährlich für die Workerinnen und Worker, weil man da, wenn man da falsch steht oder irgendwelche falschen Moves macht und Abstimmung nicht ist, gerade auch beim Rauswerfen, das kann übel ausgehen teilweise. Da sind auch schon Verletzungen passiert. Aber ich mag so dieses Tohuwabohu immer ganz gerne. Mal gucken, wer botcht, mal gucken, wer nicht botcht. Wenn man sich das Teilnehmerfeld anguckt, ist vielleicht noch ein bisschen was für Legenden offen. Ich glaube, es sind auch noch nicht alle benannt. Also wenn wir jetzt mal gucken, Stephanie Vaquer ist da, Ivy Nile, Nia Jax, Nikki Bella als Legende, Nettie, ja, die ist ja noch Regular, Maxine Dupree, Kalani Jordan, Jada Parker, Lola Weiss, Lash Legend, Easy Dame, Tatum Paxley, Selena Vega, Julia, Candice LeRae. Also eigentlich nur eine echte Legendin. Vielleicht füllt man das noch auf. Ich weiß auch gar nicht, wie viel da überhaupt generell mitmachen dürfen. Mal sehen. Also das wird so ein typisches, ja, Battle Royale Match. Man mag's oder man mag's nicht. Man kann überlegen, wer vielleicht hier das Titelmatch gewinnt. Beim SummerSlam hätte ich gesagt, bitte Stephanie Vaquer. Weil es big ist, für Frankreich wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht. Haben wir jemanden mit französischen Wurzeln hier? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, keine Ahnung. Für Frankreich sage ich trotzdem Stephanie Vaquer, weil ich sie irgendwie mag. Aber ich weiß nicht, ob WWE sie generell als so eine Workerin ansieht. Könnt ihr mir mal vorstellen, und wenn sie als eine Workerin ansieht, die in das Spotlight gehört, ob sie derzeit schon als reif dafür ansieht. Das sind so die beiden Faktoren, die so ein bisschen eine Rolle spielen. Natürlich geht es jetzt nicht um die goldene Ananas, sondern auch um ein Titelmatch, was das Ganze ein bisschen interessanter machen könnte für manche. Mir ist es eigentlich ziemlich egal. Ich mag das Match als solches. Und ja, Chris, deswegen sage ich einfach auf uns zukommen lassen. Oder ist da noch mehr drin? Ich find's cool, dass viele NXT-Superstars da drin sind. Da hat man so ein bisschen einen Einblick, was da beim gelben Brand im Moment passiert. Und ist ja auch mit viel Talent auch gesegnet. Im Moment das Roster, haben wir auch genug gesagt. Ist, glaube ich, noch Platz für ein paar Legenden. Ich bin nicht sicher, ob es eine 20 Women Battle Royale ist tatsächlich. Ich glaube, 15 wird sich tatsächlich gar nicht mehr ausgehen. Ich habe jetzt nicht nachgezählt tatsächlich. Ich denke, Nikki Bella ist ja hier natürlich dazu gestoßen, aufgrund der Liv-Morgan-Verletzung. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie man das geplant hat. Du hast recht, einen Titel, einen Women's-Titel, stünde jetzt natürlich noch frei für den SummerSlam, aber man macht es wahrscheinlich auf Royal Rumble Rules und dann darf man sich's aussuchen oder man gehört schon einem Brand an. Also ich denke mal, wenn Nia Jax gewinnt, ist der SmackDown-Gürtel. Und keine Ahnung, nehmen wir mal Selena Vega, ist die bei Raw? Nee, wer ist bei Raw? Maxine Dupree. So, wenn sie gewinnt, geht sie auf den Raw-Titel. Aber das ist ja alles im Moment bei WWE sowieso sehr gemixt. Stephanie Vaquer hat ja ihre Partizipation, glaube ich, bei NXT bekannt gegeben. Ob das jetzt so ein Hinweis ist, dass man vielleicht sie zu früh hochgeholt hat und jetzt wieder zurückstuft, weiß ich nicht. Ich möchte auch nicht zu viel hineininterpretieren, aber Weil so viel Zeit, die man dann doch hat in der Woche, hätte man sicherlich in einem Backstage-Segment bei Raw auch unterbringen können, dass sie sagt, hey, ich mache da mit und ich hole mir diesen Titel in Paris. Ich würde mich freuen, denn Stand jetzt wäre das ja eigentlich eine ganz ordentliche Paarung. Keine Ahnung, Io Sky, sagen wir mal, gegen Stephanie Vaquer oder Rhea Ripley gegen Stephanie Vaquer. Also das ist ja definitiv großartiges Matchmaterial. Ich freue mich auch auf diese Battle Royale. Ist natürlich auch immer Gefahr für Sloppiness, aber man kann es entsprechend gut kaschieren, wenn da noch viel los ist und dann, wenn am Ende nur noch 5, 6, 7 Damen da sind, dass die gehören dann wahrscheinlich eh zur wrestlerischen Elite, wird das dann sicherlich sehr, sehr spannend werden. Und nachdem ich hier auch jetzt nicht jemanden erkenne vom absoluten Favoriten, lasse ich mich da einfach drauf ein und erwarte eventuell sogar noch eine größere Überraschung vielleicht im Frauenbereich. Keine Ahnung. Viele wünschen sich ja AJ Lee. Mal schauen, ob sie sich blicken lässt. AJ Lee, da muss ich kurz mal ein bisschen das sacken lassen. Wird das gemunkelt oder ist das eher so Internet-Fan-Kultur? Ich glaube, es ist eine Internet-Fan-Hoffnung. Gemunkelt wird da, glaube ich, noch gar nichts. Aber nachdem Punk ja sehr happy ist und Mr. TKO ist, kann er da sicherlich ein Spot für AJ machen. Du hast ja recht. Also er ist ja quasi der Mr. TKO. Da wird das doch irgendwie funktionieren. Ich will mal gucken, ob ich hier AJ Lee Fotos 2025 irgendwie finde. Aber ich sehe gerade nichts. Mal gucken, wie sie in Shape ist. Ob sie da... Ach hier, ich glaube, das könnte ein aktuelles sein. Kann man da irgendwas erkennen? Nee, kann man nicht so richtig. Ja gut, aber... Gut, AJ Lee wird, denke ich mal, halbwegs fit sein, könnte ich mir vorstellen. 38 Jahre ist ja auch für eine Wrestlerin kein Alter. Also, ja, warum nicht? Also die Fans werden durchdrehen, könnte ich mir vorstellen. Ihr Theme ist ja auch, das vergisst du ja auch nicht. Also Shine a Light oder wie ist es? Keine Ahnung, das wird sofort zünden. Mal gucken. Also bei mir wird es auch funktionieren, muss ich ehrlich gesagt sagen. AJ Lee ist natürlich immer so eine Sache. Yo, du hast es gesagt, Judgment Day, viele Titel. Deswegen treten sie auch an in einem Fatal 4-Way Tag Team Match um die WWE Women's Tag Team Championship. Raquel Rodriguez und Roxanne Perez. Also Roxanne jetzt für Liv Morgan eingestiegen. Man hat ja damals bei der Verletzung entschieden, nein, wir nehmen die Titel nicht weg vom Judgment Day. Und nun ist Roxanne Perez dabei. Gegen das neue Tag-Team Lotte und Alexa Bliss mit einem der erbärmlichsten Wir-haben-uns-lieb-Momente ever bei SmackDown. Das war nichts. Also guckt euch mal an, wie nach dem Match Charlotte Alexa Bliss umarmt hat. Das war nicht mal RTL Daily Soap Niveau auf der Kajüte von 1995, als das damals losging. Dazu haben wir Soul Rocker und Syrah, keine Ahnung, das ist offensichtlich ein NXT-Tag-Team, davon gehe ich jetzt mal aus. Ich werde es kurz überprüfen, weil ihr seht ja, NXT bin ich überhaupt nicht drin. Und ich habe es verifiziert. So ist es. Sie sind gerade, warte, sind sie gerade NXT-Champion? Jawohl, sie sind NXT-Speed-Champion und NXT, halt mal, North American-Champion. Jetzt muss ich mal gucken. Also North American Champion ist unsere, genau, so. Und sie ist ja in einem Tag-Team mit Zarya. Also, und Zarya, die sind aber nicht Tag-Team-Champions gerade. Okay. Stopp. Nein, sie sind nicht Tag-Team-Champions. Okay. Hier sind sie nicht. Ich glaube, NXT hat keine Damen-Tag-Team. Die wurden zusammen unified, glaube ich, damals. Es gibt. Du hast recht. Ich erinnere mich. Okay. Du siehst ja, ich bin, also, wenn man nur aufs Main-Roster sich fokussiert, dann kriegt man natürlich auch nichts mit, was NXT angeht. Aber was einigen ein Begriff sein wird, Stichwort langfristiger Aufbau. Die Kabuki Warriors sind wieder da. Auch noch keine Woche her, dass man die dann mal so kurz vor Toroshos wieder rausgehauen hat. Asuka und Kairi Sane, Chris und ich fanden die Kabuki Warriors immer große Klasse. Das wird auch jetzt so sein. Gut, nicht so toll fanden wir sie, als sie mit Damage Control waren. Aber sogar da waren sie als Kabuki Warriors besser als irgendwie random Mitglieder. Also, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber wenn Lotte und Bliss nicht in diesem Match wären und es ein Triple Threat Match wäre, wäre es, glaube ich, richtig, richtig gut, weil Raquel Rodriguez und Roxanne Perez, also Roxanne wird alles reinlegen, die NXT-Mädels denke ich mal auch, und die Kabuki Warriors sind einfach auch mega, mega gut. So, ich finde Charlotte und Alexa, dass das klingt hier einfach Has-Been-mäßig in diesem Match. Das fühlt sich ganz komisch an, obwohl Lotte jünger ist und Alexa sowieso als beispielsweise Asuka, die ja doch jetzt mittlerweile schon deutlich über 40 ist. Weiß nicht, vielleicht kriegen sie auch einen guten Tag. Ich glaube auch dieses Match, Chris, als solches, das wird auch schon nicht schlecht. Ja, man hat ja viele, viele talentierte Mädels hier reingepackt. Also Sol Ruka ist ja unglaublich athletisch. Also das ist absurd. Ich habe da ein bisschen ein paar Sachen gesehen. Ist auch schon ein bisschen so Split-mäßiges angedeutet worden mit Zarya. Aber das ist eine NXT-Sache. Ich glaube kaum, dass die die Titel gewinnen werden. Aber du, alles ist möglich. Kabuki Warriors, ja, unser Favorite Tag Team ist wieder zurück. Ich denke, das ist für beide auch die beste Position, die sie in der Card haben können. Asuka, glaube ich, hat alles quasi durchgespielt und ist in dieser Situation eigentlich hervorragend. Und beide könnten eigentlich aus dieser Titel so ein bisschen halten, tatsächlich. Alexa Bliss und Charlotte, ja, man hat das fairerweise auch schon lange so ein bisschen am Dampfen. Also Charlotte, die ja nach ihrer Niederlage dann sofort so ein bisschen von Alexa so nicht getröstet, aber aufgefangen wurde. Aber ich werde das Gefühl auch nicht los, dass die beiden hier wirklich so in Klammer stehen und sagen, verdammt, Evolution darf nicht ohne Alexa Bliss und Charlotte stattfinden. Was machen wir? Wir haben für beide nichts im Moment. Wir packen sie hier rein und da sind natürlich die Tag-Team-Gürtel der Frauen ja immer sehr beliebt, indem man einfach so Multi-Women-Sachen macht. Das ist ja dann für WWE immer ein schöner Fluchtweg. Bei Charlotte bin ich überrascht tatsächlich, dass man irgendwie nichts anderes gefunden hat. Ich denke, sie kam mit sehr viel Heat heraus aus dieser WrestleMania-Niederlage gegen Tiffany. Das hätte man vielleicht anderweitig nutzen können. Und Judgment Day, ja, Roxanne, da haben wir beide ein Fable im Moment für sie. Freue ich mich drauf. Und ich bin sogar irgendwo überzeugt, dass das hier ein gutes Match wird. Es ist doch so wirklich viel Talent drin. Und es ist nicht so ganz zusammengewürfelt. Bis auf Flair und Bliss sind das alles Tag-Teams, die eine Zeit lang Tag-Teams waren oder jetzt gerade schon länger Tag-Teams sind. Also ist das doch mal so ein schönes, positives Zeichen, dass man in der Women's Division tatsächlich auch drauf schaut. Und ich persönlich freue mich drauf. Habe jetzt kein Faible für ein Siegerteam. Meinetwegen kann es beim Judgment Day bleiben. Kabuki Warriors ist immer ein guter Tipp. Charlotte und Alexa, also ich hoffe, dass der Split grundsätzlich sofort danach kommt. Das ist wirklich so Cena und LA Knight Vibes. Das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, beide wollen diesen Spot auch nicht. Ich denke, beide wollen einfach ihren Einzelrun weiterhin fortführen. Alexa, bin überrascht, dass man sie nicht schon längst irgendwie zu den Wyatt Six irgendwie rüber transferiert hat, nachdem sie eigentlich immer noch solche Sachen andeutet. Und Charlotte ist für mich sowieso irgendwo in einer Situation, die ich nicht so ganz greifen kann. Für mich noch immer ein großer Name, ein sehr großer Name in dieser Division. Der Name springt dich auch förmlich an in diesem Match. Aber offenbar hat man tatsächlich im Moment ja mitunter gar keine Pläne für sie. Und das lässt doch auch horchen. Aber wer weiß, vielleicht ist ja auch ein Startschuss für Flair gegen Bliss. Kannst ja dann nicht auch auf SummerSlam packen, musst ja die Card auch voll kriegen. Eben. So, dann haben wir noch zwei Matches auf der Card. Ich bin mir nicht sicher, was der Main Event werden wird. Ich glaube einfach mal, ja, ich gehe mal da mit dem größeren Titel, deswegen packe ich als vorletztes Match mal das Match, auf das ich sehr, sehr gespannt bin, auch vor dem Hintergrund, weil ich eben NXT wirklich gar nicht mehr verfolgen kann zeitlich. JC Jane gegen Jordynne Grace. Und wir haben Jordynne Grace beim Rumble gesehen. Da hat sie durchaus für Furore gesorgt. Mittlerweile ja auch fix bei WWE, die ehemalige TNA Championess. Ich will mal kurz gucken, wie oft hatte sie denn bei TNA den Women's Title? Dreimal war sie Knockout Champion. So. Und irgendwie könnte sein, dass die Bühne bereitet wird dafür, dass Jordynne Grace jetzt hier bei NXT vielleicht den Titel übernimmt. Da ich aber nicht wirklich in den Storylines drin bin und ich weiß, inwiefern sie reif ist, inwiefern hier vielleicht auch ganz andere Sachen eine Rolle spielen, freue ich mich einfach auf das Match als solches. Chris hat schon gesagt, bei NXT, wie gesagt, eher höre ich es vom Hörensagen oder wenn ich mir die Newcomer so angucke, ab und zu gucke ich dann eben auch bei Selected Dates dann selten mal rein. Das Niveau der Mädels ist wirklich bärenstark offenbar bei den Damen und deswegen bin ich hier einfach hot auf ein cooles Match und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nur Gefühl, ich kann es auch an nichts festmachen, außer an meinem grundsätzlich positiven Einstellungsgefühl. Ich glaube, das wird richtig gut, Chris. Ja, also ich bin tatsächlich irgendwo sehr überrascht, dass man Jessie Jayne diesen Titel damals gegeben hat. War ja ein Teil von Toxic Attraction damals mit Mandy Rose und Gigi Dolin. Ist da das einzige übrig geblieben tatsächlich von den beiden. Und ja, wrestlerisch in Ordnung, promotechnisch in Ordnung. Aber du hast schon gesagt, das Roster gibt tatsächlich mehr her. Und ich hätte mir vorstellen können, dass man Jordynne schon längst den Titel gegeben hat. Jetzt hat man Jessie Jayne quasi ein eigenes Stable gegeben, dass man so, ja, ich weiß nicht, Toxic Attraction Teil 2 würde ich nicht sagen, die waren doch aufreizend, aber man kann es schon so hinnehmen mit Fallon Henley und Jasmine Nix. Die werden sicherlich auch eine Rolle spielen im Match, aber ich denke, das wird die Krönung sein für Jordynne Grace. Die hat ja, kann man sagen, ein bisschen diese Partnerschaft aufgemacht, auch wenn Mickie James, glaube ich, mal mit dem Titel auf beim Rumble war, aber mit Jordynne Grace hat man da, glaube ich, mal den ersten Schritt gewagt und gemacht und es hat ja auch wunderbar funktioniert, eine unglaublich gute Wrestlerin. Also freue ich mich auch auf das Match, aber tatsächlich, so blöd es klingt, war hier im NXT Women's Championship Bereich mehr drin, sage ich mal, von der Matchqualität. Also ich gönne sie, klar. Sie wird sicherlich es erarbeitet haben. Shawn Michaels macht ja auch sehr gute Arbeit im Damenbereich. Deswegen werde ich dagegen nichts sagen. Und freue mich dennoch auf dieses Match und denke mal, das wird dann die Krönung sein für Jordynne Grace, die dann NXT als Championess leiten wird, vielleicht sogar länger. Weil der Weg in Main Roster ist noch immer natürlich offen, aber wir müssen erstmal die neuen Ankömmlinge ein bisschen ankommen lassen und mit denen arbeiten. Und ich glaube, sie ist bei NXT im Moment perfekt aufgehoben, um dort gute Matches zu liefern und sich zu entfalten. Also definitiv die Evolution Card überzeugt für mich am meisten dadurch, dass man da halt eben so die NXT-Damen sieht und mehr Rampenlicht bekommt. Denn ähnlich wie du bekomme ich leider zu wenig Zeit, um ordentlich reinzuschauen. Und NXT hätte es tatsächlich sogar verdient, dass sind tatsächlich sehr, sehr. Ja, also ich glaube, NXT ist deutlich frischer und sehenswerter als das Main Roster. Also alleine schon, weil du da viel freier bist und nicht so in diesen Zwängen von TV, Netflix und was auch immer. Das glaube ich schon, dass es sie auch deutlich frischer. Also was heißt, wenn man reinguckt, spürt man ja, dass es deutlich frischer ist als das Main Roster. Aber wie gesagt, Zeit ist leider Gottes so ein Faktor bei uns. Und wir haben ja schon das Main-Roster an der Backe. Da bleibt dann nicht viel Zeit für anderes. Zumal wir da ja immer pro Woche mindestens 2 Shows haben. Schön, guten Abend. Ja, Main-Event, vermeintlicher Main-Event, wenn es eben nicht das NXT-Match ist. Was ich sogar irgendwie cooler fände, wenn es das NXT-Match tatsächlich als Main-Event sogar am Ende schafft. Io Sky gegen Rhea Ripley. Das wird richtig gut. Da habe ich gar keine Bedenken. Ich glaube, es könnte sogar großartig werden. Nicht von ungefähr waren beide beim ersten 5-Sterne-Match für die Mädels von Dave Meltzer bei WrestleMania beteiligt. Und da wuchsen ja eigentlich alle Beteiligten über sich hinaus. Ja, weiß nicht. Also, wenn man vom Standing der Workerin geht, vom Standing der Titel und von der zu erwartenden Matchqualität, müsste das hier eigentlich der Main-Event sein. wenn man mit dem Freshness und NXT-Faktor geht, wird das NXT-Championship-Match der Main Event. Vollkommen egal, welches Match es wird. So langweilig ich die Storyline finde, so frisch ist Rhea für mich ein Stück weit wieder geworden, weil sie eben weg von diesem ganzen Judgment Dominic-Gedöns ist. Und Io ist so die Wunderwaffe. Ich habe das Gefühl, Io ist die neue Asuka, nur dass sie eben auch ein bisschen frischer logischerweise ist als Asuka. Asuka war bis vor 3-4 Jahren so die Geheimwaffe, die konntest du immer zücken und sie hat immer funktioniert. Mittlerweile ist Io diese Geheimwaffe, die du immer zücken kannst und sie funktioniert eigentlich immer. Und deswegen gucke ich mir das Match an. Also ich glaube, das wird wirklich gut, weil die sich auch nicht schenken. Die werden in die Zone gehen. Es kann sein, dass sie jetzt sagen, so, wir wollen jetzt hier diese Show capturen. Wir wollen jetzt Lotte und Becky von vor 7 Jahren wollen wir toppen. Wir sind auch die, die es können. Und das machen wir jetzt. Und deswegen habe ich eigentlich doch ziemlich, ziemlich große Hoffnung. Ich will nicht sagen Erwartung, ich sage mal jetzt Hoffnung, was dieses Match angeht. Und bin mal gespannt, was Chris sagt. Ja, Io Sky gegen Rhea Ripley ist natürlich ein großer Teil vom 5-Sterne-Match bei Mania. Bianca Belair war ja die dritte, glaube ich. Und da habe ich natürlich dann entsprechend Hoffnung, dass die beiden ein ähnlich gutes Match liefern können. Und da sind sie auf jeden Fall in der Lage. Es wirkt trotzdem für mich ein bisschen auch dahingeschmissen. Io Sky, du hast Allzweckwaffe. Triple H hat sie auch offenbar sehr gern, denn sie bekommt da doch regelmäßig ihre Titelmatches und auch den Titel von ihm hinterhergeworfen. Bin ich auch sehr happy. Sie hat sich's verdient. Sie ist in allen Belangen großartig, außer man lässt sie in dämlichen Nikki Bella-Segmenten auftauchen. Aber selbst das bringt sie ja nicht um. Also sie spielt sehr gern mit den Fans. In Ring ist das großartig und deswegen kann dieser Titel tatsächlich lange bei ihr bleiben. Ich persönlich habe mit mir selbst so gerungen, was eine gute Regentschaft ausmacht. Und wenn mich jemand on the spot fragt, was die letzte gute Frauenregentschaft, dann tue ich mir schwer. Es schießt irgendwie Becky Lynch, Big Time Becks in den Kopf. Aber das war halt auch ein Gimmick, das wirklich gut funktioniert hat. Also bin ich vielleicht auch ein bisschen zu streng, auch wenn ich bei Tiffany trotzdem noch glaube, dass das nicht ausreichend gut ist. Deswegen ist das ungefähr so passend, weil du weißt, Io Sky-Matches werden grundsätzlich mal gut. Bei Rhea Ripley hast du natürlich eine großartige Gegnerin, aber bei uns auch die Frage, wo ist sie in ihrer Karriere? Wo steht sie? Was genau ist hier der Deal? Wurde sehr viel mit der großartigen Mami-Fehde getragen. Diese Welle war unglaublich gut und seitdem wieder etwas schwierig. Aber diese Phasen in ihrer Karriere hat sie ja tatsächlich regelmäßiger. Sie ist ja noch blutjung eigentlich. Und hat trotzdem schon von jemandem eine ganze Karriere in den Beinen. Also kann ich mir hier wirklich jeden Ausgang auch ausdenken und vorstellen. Hoffe aber am meisten einfach auf dieses gute Match. Ob sie das von WrestleMania duplizieren können, weiß ich nicht. Haben auf jeden Fall, wie gesagt, das Potenzial. Und deswegen, ohne mich jetzt großartig auf die Zukunft irgendwie zu vernarren, würde ich einfach gerne dieses Match mir anschauen und es genießen. Denn ich denke, es ist ein bisschen so ein Event, das für sich steht. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch die Motivation sehr groß ist. So, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass bei vielen auch so eine WrestleMania-Motivation da ist, einfach weil es so für sich steht. Es hat 7 Jahre gedauert für diesen zweiten Teil von Evolution und man will ja noch immer etwas beweisen, auch wenn ich meiner Meinung nach da irgendwie kein Grund mehr besteht, weil einfach dieses Roster wirklich schon so super stark ist und für sich steht, aber dennoch ist da natürlich die Gier, um nochmal zu zeigen, okay, wir haben zu wenig Main-Event-Spots im letzten Jahr bekommen, was auch stimmt tatsächlich und also können wir hier wirklich Hoffnung haben, dass die beiden uns hier nochmal aus dem Pay-Per-View schießen. Und deswegen freue ich mich sehr drauf und bin tatsächlich dann auch gespannt, mit wem Triple H dann zum SummerSlam geht. Da bin ich auch mal gespannt, mit wem er dann zum SummerSlam geht. Ich habe irgendwie das Gefühl, Rhea könnte es werden, denn Io hat bei Mania ihren Moment bekommen, den man nicht gedacht hätte. Kann sein, dass man jetzt mit Rhea zum SummerSlam gehen will, weil sie auch wieder ein gewisses Momentum hat. Müssen wir abwarten. Schauen wir mal. Das war auf jeden Fall die Preview zu unserem, ja, Doppel-WWE-Event, so bin ich geneigt zu sagen. Und ich sehe gerade, wir haben schon eine Stunde und 20 Minuten geredet, aber Pin or Kick-Out ist ja das neue Motto. Bevor wir da hinkommen, haben wir natürlich noch ein bisschen User-Grüße und Kommentare. Und ich grüße mal den Royal Rumbler, der auf der Startseite geschrieben hat. Er streut Salz in die Wunde, die ich eingangs schon dargelegt hatte. Er sagt, vielen Dank für eure Mühe jede Woche. Und dann bin gespannt, wie oft Andy den Downfall von Cody bei den Fans noch herbeireden möchte. Ja, da habe ich ja schon wieder falsch gelegen diesmal. Er ist halt der einzige Fulltime-Megastar der WWE. Wie lange der schon over ist, ist einzigartig heutzutage. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Da muss ich tatsächlich so zustimmen. Er sagt, kann es aber verstehen, also dass ich es herbeireden möchte, das WWE-Produkt ist aktuell sehr langweilig. Da ist oft der Wunsch Vater des Gedankens. Ja, das ist vielleicht auch richtig. Liebe Grüße und ist nicht böse gemeint, kein Problem. Habe ich nicht als böse gemeint interpretiert. Ich habe ja letzte Woche selbst gesagt, dass ich befürchte, dass ich wieder mal falsch liegen werde. Damit reiche ich die Fackel rüber zu Chris. Wir haben ja das eine oder andere auf YouTube vor der Flinte gehabt. Und dann mal gucken, was auf YouTube denn kommt. Also ich habe ja schon von der Vorwoche Pin oder Kickout hier mal vorbereitet und wir können danach gerne noch die Grüße rausschicken aus den Kommentaren. Okay, dann würde ich kurz reingrätschen, weil ich habe hier eine geile Kickout-Frage aus dem Board. Da werde ich auf den falschen Fuß überraschen, weil okay, hast du sie aber auch schon gesehen. Und zwar von DDP81. Pin or Kickout, Chris? Der 2011er Punk würde den aktuellen Punk verabscheuen. Ja, und zwar 1, 2, 3. Da würde ich sofort durchzählen. Was super spannend. Ja, aber wenn du jetzt fragen würdest, was würde er wohl sagen? Also, eieiei, also das kann man ja eh noch mal kurz sagen. Also wir haben es ja gesagt, bei der Review zur Saudi-Show, diese Umarmung von Punk mit dem Fan, das war natürlich nicht spontan. Das haben wir, also das, danke für die Pressemitteilung, hätte es nicht gebraucht, das haben wir uns damals schon gerade so gedacht. Aber dass das Ganze hier rückblickend wohl so eine typische PR-Kampagne gewesen ist, die ganze Fahrt nach Saudi-Arabien, damit Punk sozusagen reinen Tisch macht und Saudi-Arabien ins Herz schließt und Hunter das auch entsprechend so wirklich medial ja an den Mann und an die Frau bringt, ja, er ist jetzt erwachsen geworden und so weiter. Das zeigt aber echt viel. Ich bin wirklich überrascht. Gut, bei WWE bin ich jetzt wieder mal gar nicht so überrascht, dass die Fans da nicht hören. Wobei vielleicht ist da, das muss man ja auch sagen, in Saudi-Arabien wird ja das ein oder andere auch mit Zuschauerreaktion noch nachgebessert. Also WWE geht bei, was die Fanreaktion angeht, nach allem, was man so hört. Das wundert mich auch nicht. Das heißt, wir wissen jetzt gar nicht, wie die Fans so reagieren. Aber was wir wissen, die Hallen sind ziemlich voll. Das kann man durchaus sagen. Da kann man keine Pappkameraden reinstellen. Also kann man schon, aber macht WWE derzeit nicht. Und das wird auch vielleicht auch noch irgendwie auffallen. Und ja, also Punk kommt damit durch und gilt sogar als geläuterter Erwachsengewordener. Viele, was man so im Netz gehört hat, viele würgen bei dem, was man da sieht. Und ich weiß nicht, ich lasse es mal einfach so stehen, will es gar nicht weiter kommentieren. Aber Chris, als CM Punk-Fan, will ich dich da natürlich nicht abwürgen, was das angeht. Ja, gut, zusammengefasst, ich finde die Frage eigentlich richtig stark. Keine Ahnung, ich denke mal, er ist in der Hinsicht tatsächlich jemand, der diese Zahlen auf seinem Paycheck von Triple H hat. Der hat sie ihm wahrscheinlich hingeschoben und hat gesagt, du pass auf, das kriegst du aber, brauchst einen Maulkorb, weil sowas wie 2011 kann man nicht nochmal haben. Und das, was du über die Company gesagt hast, darüber hinaus. Und ich denke, man hat sich da tatsächlich geeinigt. Ich hätte damit nicht mal ein Problem tatsächlich, aber es ist halt diese Hypocrite-Geschichte, dass er noch vor ein paar Tagen gewisse Stories raushaut und bei Twitter ja auch hin und wieder mal auf ein Gutmensch macht, auch wenn dann bei Saudi-Arabien eine PR-Kampagne gestartet wird, um seinen Namen reinzuwaschen. Also da ist für mich die Schwierigkeit. Wenn du jemand bist, der A sagt und durch Geld dann B macht, ja gut, bist du jetzt nicht der Letzte und der Erste. Und das ist halt dann die Macht des Geldes, klar. Was soll man machen? Ich möchte nicht mal sagen, wie ich mich tun würde, weil ich einfach nie in dieser Situation war und wahrscheinlich auch nicht sein werde. Aber seine Prinzipien, die er sehr klar dargestellt hat, hat er jetzt ordentlich weggeworfen. Im Moment kann ich persönlich selbst damit jetzt nicht viel machen. Ich persönlich finde, er ist am Mikrofon noch immer einer der stärksten Wrestler und bietet Potenzial für etwas, was den Einheitsbrei kaputt schlägt. Aber irgendwo gebe ich das langsam auch so ein bisschen auf und die Magie des Punks, ja, geht auch so langsam runter. Er gehört absolut zum Inventar, ist ein Topstar und WWE hat das auf meiner Sicht perfekt gemacht tatsächlich. Also sie schlachten ihn aus, was noch geht. Und es funktioniert. Deswegen ist natürlich hier moralisch ein sehr schwieriges Gewässer. Ist fast so wie Treibsand, wo du nicht mehr rauskommst. Für beide wird es aber ein absolut großartiger Deal sein, den sie haben, sowohl für Punk als auch für WWE. Und nachdem beide erkennen, dass er in einem Alter ist, wo es nicht mehr lange geht, schlachtet man alles Mögliche aus. Und dann, ja, muss man schauen, wo sich, ich denke mal, Punk wird nachts gut schlafen. Nur an seiner Stelle würde ich vielleicht einfach ein bisschen ruhiger werden, abseits von WWE. Dann kann er diese Dinge ja auch gern machen. Die Anzüge stehen ihm ja ganz gut. Ja, dann schön gesagt. Also dieses Hypocrite, das ist natürlich ein Faktor. Und also wenn man es jetzt wirklich mal aus der WWE-Sicht betrachtet, kann man sagen, also die haben sich den Punk mal schön was kosten lassen vielleicht. Auf jeden Fall haben sie ihn jetzt und er funktioniert. Und da mag jeder seinen Teil drüber denken, aber WWE, schon Punk, das hat Chris eben schon gesagt, Punk ist derzeit Standard-WWE-Repertoire. Das muss man sagen, der gehört zum Inventar, den kannst du jederzeit rausholen, wenn du ihn vorzeigen willst. Wenn man sich den Tweet nochmal anguckt, den Punk damals abgesetzt hat und jetzt dann die Begründung, ja, ich war damals auch nicht so gut drauf und so, das ist so lächerlich. Also das ist so lächerlich. Erbärmlich ist das das richtige Wort. Und klar, das ist politisch, taktisch und so alles auch nachvollziehbar. Aber Stichwort authentisch und so weiter, was ja für Punk immer die höchsten Werte waren. Also kann man vielleicht, der eine oder andere wird nachvollziehen können, dass einige Internetfans not amused sind. Und damit können wir bei Pin or Kickout jetzt mal auf YouTube weitermachen. Dann jetzt mal den blöden Punk weglassen. Ja, also ich habe es hier vorbereitet und wir können gerne loslegen mit der ersten Frage. Pin oder Kickout, ein Wrestler wechselt sein Gimmick komplett. Ah, das war schon die Frage, oder was? Das war die Frage, ja. Ich bin auch nicht ganz sicher, wie man das so beurteilt, was genau das heißt. Aber vielleicht einfach. Da fällt mir schwer, eine klare Antwort zu geben, ja, weil bei Reigns war es damals großartig. Da, wenn man sagen will, das war ein kompletter Gimmickwechsel, ich würde es mal sagen. Bei Hogan war es ganz wichtig damals, aber es gibt Leute, wo es eben nicht funktioniert. Und da, ich glaube, man muss wohl sagen, das kommt auf den Charakter an tatsächlich. Das glaube ich schon. Deswegen würde ich hier Count-out machen, weil ich kann mich nicht entscheiden. Es kommt drauf an, ich kann es nicht beantworten. Ja, es ist ein bisschen noch schwierig. Ich denke gerade, ich glaube, dass ein Beispiel wäre vielleicht, wenn du sagst, okay, Rey Mysterio wird jetzt ein brutaler Heel. Ob das jetzt etwas ist, was man gut fände. Weil Cena zum Beispiel, für mich hat sein Gimmick nicht verändert. Ja. Er ist grundsätzlich eigentlich. Und Reigns eigentlich auch nicht, wenn man das so sieht. Hast schon recht. Ja. Deswegen. Aber das nächste, glaube ich, das nächste oder die nächsten sind dahingehend, glaube ich, besser. Langzeit-Champions machen das Produkt besser. Pin, ja. Wir befinden uns ja gerade in einer Ära, die das deutlich unterstreicht. Storytelling ist wichtiger als die Matchqualität. Hatten wir letztes Jahr auch, das sind wir auch schon. Ich glaube ja, und ich war da deutlich besser. Ja, ich nicht. Da waren wir uns nicht einig letztes Mal, weil ich dann das New Japan-Beispiel, glaube ich, gebracht hatte. Und deswegen, nee, also die ist irgendwie so wieder reingerutscht, glaube ich. Die. Ja, die ist da wieder dabei, ja. Das nächste kann ich auch nicht so ganz greifen. Legenden sollten im Ring aktiv sein. Ich glaube, damit meint er, ich hoffe mal, dass das so gemeint ist, dass da ab und zu mal Kurz-Comebacks oder so kommen sollten. Ja, genau. Also ich weiß jetzt, oder ist damit gemeint, dass sie auch nach der Karriere bei der Independent League auf Jahrmärkten rumtouren sollen? Das weiß ich jetzt nicht. Also will ich auch gar nicht abwertend meinen. Also keine Ahnung. Also wenn es so gemeint ist, dass sie ab und zu mal zurückkommen können bei Special Events, sag ich Pin. Ich finde, das ist immer ganz nett. Ja. Ich bin irgendwo auch wieder dazwischen, weil ich es noch nicht ganz greifen kann, weil, weiß nicht, ich Hulk Hogan brauche ich im Ring nicht, zum Beispiel. Goldberg auch nicht. Undertaker auch nicht mehr. Also, aber grundsätzlich kannst du ja mit Taker schon nochmal Sachen anfangen. Nur im Ring muss okay. Ich bin doch bei Kick-Out, cool. Sage ich. Ich bin bei Kick-Out, ja. Wrestling kann echte Emotionen vermitteln. Pin, ja. Ein Heel sollte manchmal recht haben. Unbedingt sogar. Ja, machen sie eigentlich auch. Aber ich glaube. Ja, genau. Wenn sie sich verbucken, machen sie es richtig. Genau. Und die letzte Frage tatsächlich. Fans beeinflussen wirklich, wer gepusht? Also mittlerweile Kick-Out. Also früher, also wenn wir jetzt auf WWE es beziehen, ne, wir sind ja der WWE-Podcast. Nee, ich sag Kick-Out. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht mehr so ist. Also Beispiel R-Truth. Das war so ein Pseudo. Also da habe ich heute eben noch kurz vom Podcast drüber nachgedacht. R-Truth ist für mich, also WWE tut so, als ob sie auf die Fans eingehen, damit sie, keine Ahnung, den Köder schlucken und dann Ruhe geben. Das ist so, man wirft ihnen so einen Knochen hin, habe ich das Gefühl, mit R-Truth. Aber ich glaube, wirklich, das macht WWE wirklich großartig. Sie geben den Fans das Gefühl, dass sie wirklich was beeinflussen können, obwohl ihr Standing, glaube ich, derzeit so schwach ist in Bezug auf Einfluss, wie vielleicht noch nie. Also derzeit macht WWE wirklich bookingtechnisch, was sie wollen. Sie schaffen es auch noch, es so darzustellen, dass die Fans eigentlich den Einfluss haben. Das mit R-Truth war fand ich mega. Dann sind okay, komm, wir machen das jetzt mal ganz kurz, aber da wird auch nichts mehr kommen, was das angeht. Und deswegen sage ich hier ganz deutlich Kick-Out. Bei AEW und so anderen Ligen mag es anders sein, aber bei WWE bin ich mittlerweile bei Kick-Out. Das kann sich auch wieder ändern, aber derzeit Kick-Out. Was sagst du? Auch Kick-Out mittlerweile 2013, 14. Definitiv. Hätte ich Pin gesagt. Aber ja, ich glaube im Moment, weil man könnte argumentieren, sie mögen ja Cody und man gibt uns Cody, aber das ist irgendwie so eine eigene Geschichte, finde ich. Ja, das war die dieswöchige Pin- oder Kickout-Geschichte. Gerne mehr davon, das macht sehr viel Spaß. Ja, doch. Die das Grüße aus der letzten Woche, ja. Und zwar habe ich hier, schöne Grüße an Leon. Backlash, ja, bitte jede Woche. Also ich bin auch schon fast so weit, jetzt zu gucken, muss ich gestehen. Also du kriegst mich immer ein Stück weiter. Na bitte, Leon, einfach weiter. Am besten bei Spotify. Ja, und am besten 10 pro Folge. Oh je. Nein, bloß nicht. Jetzt glaube ich, haben wir ihn in Auftrag gegeben. Danny Eibenstein, kein Fünfmann-Stable, das gut war, ihm fällt die Hart Foundation ein. Die fand er wirklich gut. Ansonsten ein guter Podcast, perfekt. Ja, die Hart Foundation ist ja nur auch schon ein paar Jahrzehnte her. Also, aber in der Tat, ich habe auch damals geschluckt. Es gibt bestimmt irgendwo gibt's Fünfmann-Stables, die schon irgendwie gefunzt haben. Also, das glaube ich auch. Aber ich glaube, Chris, du hast schon recht. In der jüngeren Vergangenheit war da nicht viel. Ich bin gespannt, was Danny jetzt gerade. Ja, braucht. Bitte das nächste Mal. So kann man natürlich auch Kommentare fischen, ne? Das ist total, ja. Also alle, die uns beim Kochen oder beim Autofahren oder wo auch immer hören, schreibt's uns Joggen. Mal es ist, also dieses Business ist so traurig. Gott sei Dank sind wir nicht in diesem Business drin. Oh, stell dir vor, wir müssen das machen, um Geld zu verdienen. Oh, gruselig. Gott sei Dank sind wir nicht in diesem Business, aber ja, schreibt bitte gerne in die Kommentare. Das ist für den Algorithmus gut, was immer das ist. Fatality, Brutality, ich muss ehrlich gestehen, als eigentlicher Rollins-Hasser fand ich den Auftritt beim Pay-Per-View echt passend, fand er hatte sogar etwas von Aura. Fair enough. Als er den Ref hergerufen hat, fand ich es auch nicht so schlecht tatsächlich. Mich hier mit einem Daumen hoch. Talking Benson, wie meine schöne Folge. Achso, ja, die Audioqualität. Ja, wir arbeiten dran. Ja, wir machen, also wir wissen auch, woran es liegt tatsächlich. Und deswegen, also wenn es jetzt, heute, wieder hakt, dann springe ich aus dem Fenster. Also, gut, erster Stock natürlich, dann wird nicht viel passieren. Aber, also dann weiß ich auch nicht mehr weiter, Chris. Also, wenn die Taktik, die wir jetzt fahren, wenn die nicht funktioniert, dann oute ich uns als Versager. ich bin auch optimistisch, aber schreibt gerne. Boah, du lässt aber heute keine Gelegenheit aus, dich hier als Profi zu outen. Ach, was soll's, ja, wer weiß. Fabian, was wahrscheinlich wäre, Gunther gegen Punks, Seth Rollins greift ein, holt sie den Titel, klingt sogar wegen Vermasseln von Chancen und so logisch, und dann Punk gegen Rollins ein letztes Mal um den Titel. Oh, weiß ich nicht, ob ich das gern sehe. Aber wäre natürlich für den SummerSlam wäre schon was. Kann aber so. Ja. Bin tatsächlich gespannt, war jetzt irgendwie wenig Hinweise, was beim SummerSlam auf uns wartet, aber ich denke, das wird in den nächsten Wochen sich ändern. Gegrüßt sind noch Meister Proper und Chris Pieper. Stabile Folge und äußert sich dann noch zu Jade Cargill und über den neuen El Grande Americano. Ich weiß nicht, was er damit meint. El Grande Americano ist ja der immer war. Aber manche vermuten jetzt sogar Ludwig Kaiser unter der Maske. Unglaublich. Aber ja, das waren auf jeden Fall die Kommentare dieser Woche. Sehr gerne weiterhin Pin oder Kickout in die Kommentare schreiben und dann spielen wir das wieder. Ich denke, das ist ein ganz lässiges Spiel um den Podcast. Ja, und wenn WWE irgendwie mal ganz schlechte Shows macht, dann machen wir eben mal einen ganzen Podcast nur Pin oder Kickout. Das bleibt uns ja unbenommen, ja. Also, ja, und klar. Ihr habt es ja in der Hand. Ist das nicht geil? Wir kriegen dann sozusagen Material für unsere kurzweiligen Spiele und viele Kommentare, die ja gut sind, weil das offensichtlich gut ist. Warum eigentlich? Je mehr Kommentare, desto eher findet man das. Oder ich habe das nie genau verstanden. Also da müsste man sich mit auseinandersetzen. Deswegen betteln sie alle so um Kommentare. Genau, ja. Also Likes und Abonnements. Also ja, abonniert uns. Das heißt, man muss aber bei YouTube sein, ne? Ist ja klar. Man kann ja nicht irgendwas abonnieren, ohne bei YouTube zu sein. Ja, man kann uns ja auch bei Spotify abonnieren. Apple das ist Podcast. Faszinierend, wo wir alle sind. Und ich habe nichts davon. Also das ist großartig. Nee, ich bin nicht beim Apfel, ich bin auch nicht bei Spotify. Doch, das müsste ich mal prüfen, ich habe mich mal angemeldet. Aber bei YouTube bin ich auch nicht. Das heißt, kann ich jetzt immer nur sagen, abonniert uns, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Also wenn wir den Julian und den Thorsten, also Julian für die Live-Geschichten und Thorsten für alles andere schneidetechnisch drumherum nicht hätten, dann wären Chris und ich aber aufgeschmissen. Das kann ich euch sagen. Da könnten wir uns zwar immer unterhalten, aber doch die Aufnahme kriegen wir hin, aber wir könnten sie nicht online stellen. Da gesagt. Und schneiden sowieso auch nicht. Also eigentlich sind wir schon ziemlich, das ist das Wort des Podcasts, wir sind ziemlich erbärmlich, was das angeht. Und falls ich früher mal irgendwie schlecht gegen YouTube oder Influencer gesprochen habe, ich möchte mich also in aller Form entschuldigen. Meine damaligen Tweets waren nicht so gemeint. Und ich habe mich jetzt mit einem in Verbindung gesetzt, der mir viel Geld gezahlt hat. Und deswegen muss ich jetzt überall immer auftreten und sagen, dass ich jetzt erwachsen geworden bin. Insofern, Liebe geht raus an alle YouTuber, Influencer, TikTok-Menschen oder whatever. Ich war damals in einer schwierigen Phase, als ich das gesagt habe, aber ich bin jetzt erwachsen geworden. Insofern schreibt auch da eure Meinung gerne in die Kommentare. Das interessiert uns immer. Jetzt brauchst du noch jemanden. Ich muss jetzt irgendwie einen YouTuber aus der Crowd gleich umarmen und sagen, boah, das war aber spontan gerade. Habe ich ja gar nicht gesehen, dass der da schon steht. Und gut, dass die Kamera noch an war. Naja, das hat uns dann gerade noch gut getan. Ja, mein lieber Chris, wir sind fertig für diese Woche. Und nächste Woche erwartet uns dann das Podcast-Abenteuer aus dem Urlaub heraus. Aber wenn der Chris es damals mal geschafft hat, aus Kroatien einen Podcast aus dem Hotelzimmer aufzunehmen, dann werde ich das ja wohl schaffen, wenn es nur irgendwie da in Dänemark ist. Dann wird es ja wohl auch irgendwie möglich sein. Also in Kroatien ist ja 1000-mal wärmer gewesen, also deutlich anstrengender, den Podcast zu machen. Wann bist du eigentlich wieder im Urlaub? Tatsächlich demnächst müssen wir auch wieder entweder ein Zwischenpodcast reinhauen oder ich probiere es wieder aus dem Wir können Podcast. Ja sonst den Pay-Per-View gucken oder aufnehmen. Wann bist du denn? Also ja, wir könnten Backlash schauen und das reviewen und dann stellen wir es. Wann bist du denn weg ungefähr, dass ich das schon mal so planen kann? Ich bin tatsächlich vom 20. bis 27. weg. Also oh, das wird aber schwer, weil das wird unmöglich, weil ich bin am 18., 19. erst wieder da und dann fliegst du gerade weg. Das heißt, wir kriegen das gar nicht hin mit Zwischenpodcast aufnehmen. Das heißt, wir müssten mal gucken, ob du das dann machen wir quasi zwei Urlaubspodcasts in den nächsten. Also wir versuchen es, ja, aber sie ist ja technisch sowas von blöd, dass das im Zweifel gar nicht hinhaut. Aber also, wie gesagt, haltet die Augen und Ohren offen. Vielleicht kommt nächste Woche was und übernächste. Und wenn nicht, dann wisst ihr, dass der Urlaub uns dahin gerafft hat. Und falls Chris es wirklich nicht schaffen sollte nächste Woche, dann mache ich diese Review alleine. Also wir müssen ja irgendwie einen Podcast an Mann bringen nächste Woche und das wird uns auch gelingen. Und nächste Woche machen wir es ja hoffentlich, dass ich es schaffe aus dem Urlaub. Aber falls Chris irgendwie Probleme technischer Art bekommt, improvisiere ich. Aber ich hoffe, dass du es irgendwie auch im Urlaub schaffst. Ich bleibe mal optimistisch. Es ist auch peinlich, dass man aus dem Urlaub Podcast auflebt. Ne? Aber ja, wir sind schon merkwürdige Gestalten. Alles für die Community. Schreibt uns, was ihr davon haltet, ja. Das und lasst uns gerne mal einen Daumen oben da, dass wir alles immer für euch machen und so. Boah, also das steckt ja wirklich an, dieser Schrott. Immer sagen, schreibt uns und ja. Gut, mein lieber Chris, bevor wir jetzt alle vergraulen, denke ich, sollten wir sie auch rausschmeißen. Schlussworte für diese Woche aus Wien. Nee, München. Ah. München, ja. ja, vielen, vielen Dank für alle, die noch zuhören. Und ich wünsche viel Spaß. Am Wochenende ist ja viel Wrestling. Also ich bin ja fast auch irgendwie kurz davor, AEW mal reinzuschauen. Die Matchcard spricht deutlich mehr an, obwohl Evolution könnte auch sehr viel Spaß machen. Vielleicht mache ich da ein schönes Wrestling-Wochenende draus. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß damit. Und dann schauen wir, in welchen Ländern wir uns befinden bei den nächsten zwei Aufnahmen. Genau, wir sind stets bemüht. Das ist auch mal ein gutes Wort, stets bemüht. Und irgendwas wird hoffentlich kommen. Und in dem Sinne wünschen wir euch weiter einen schönen Sommer. Bleibt fröhlich, bleibt gesund. Macht es gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.